Hallo und herzlich willkommen zum 9. Concast News Podcast im Jahre 2021, in dem wir die News vom August 2021 besprechen. Ich bin Lasse und heute an meiner Seite sind Olli. Hallo Olli. Hallo zusammen. Und Johannes. Hallo Johannes. Hallo alle zusammen. Und Wiebke. Hallo Wiebke. Hallo. Wir haben heute ein pickepackevolles Programm, das sind einige News im letzten Monat rausgekommen. Unter anderem ist von uns auch rausgekommen unser Podcast zur Lone Wolf Edition, jetzt erst im August und nicht im Juli wegen der bekannten Umstände mit Rückruf und so weiter. Das heißt, wenn ihr unsere Meinung zu dem Podcast hören wollt, wie wir ihn so fanden, dann hört doch da gerne mal rein. Wir kommen zum ersten Themenbereich mit dem Anime in Deutschland. Da haben wir noch eine News vom ganz Anfang bzw. Ende des vorletzten Monats. Denn Lupin der Dritte versus Detective Conan The Special, also das TV-Special von 2009, hat bei den Animania Awards in der Kategorie Beste OVA tatsächlich den ersten Platz geholt. Noch vor der OVA von The Ancient Magus Bride und Spice and Wolf. Damit eine News, die hat mich so ein bisschen kalt erwischt, weil ich dachte so, ach, die OVA von 2009, naja gut, die wurde ja jetzt erst veröffentlicht und die hat tatsächlich den Preis gewonnen. Oh, cool. Hätte ich nicht mit gerechnet, aber feine Sache. Hat jemand von euch die digitale Preisverleihung gesehen? Ich hatte sowas irgendwie gar nicht auf dem Schirm, sonst hätte ich da auch mal irgendwie reingeguckt, aber irgendwie waren so viele Sachen digital dieses Jahr, da verpasst man ja auch schon relativ viel. Nee, ich hab's nicht mitbekommen, beziehungsweise ich hab's mitbekommen, dass es tatsächlich irgendwie stattfindet, aber ich hatte das jetzt nicht irgendwie näher verfolgt dann, weil es mich ehrlicherweise nicht sonderlich interessiert hatte und ich hätte jetzt auch nicht gerechnet, dass irgendwie das Conan nochmal relevant wird, wer dann einen OVA-Preis gewinnt. Oder in dieser Kategorie, das hätte ich nicht erwartet tatsächlich. Aber freut mich natürlich und ich glaube, das zeigt auch, dass Lupin irgendwie doch so ein Zugpferd sein kann. Also natürlich Detektiv Conan auch, aber auch Lupin, das ist ja also jetzt so ein bisschen auch, was Gazet immer mehr veröffentlicht, da an irgendwelchen bereits erschienenen Filmen und so, was jetzt re-released wird und was jetzt so nach Deutschland kommt. Und ich glaube, das hat da sicherlich auch irgendwie noch mit eine Rolle gespielt, dass das jetzt mehr so im Deutschen, was ja schon im Japanischen sehr groß ist, dieses Lupin-Franchise, dass es jetzt auch hier so ein bisschen am Wachsen ist. Und ich glaube, da hat jetzt Conan in dem Fall gut profitiert von. In einem Kommentar auf conannews.org wurde auch angesprochen, dass das TV-Special eigentlich keine OVA ist, sondern ein TV-Special. Aber ich glaube, da bei solchen Preiskategorien und so sollte man das vielleicht nicht, den Namen nicht ganz zu ernst nehmen und nicht zu eng sehen, das Ganze. Der Presse- und PR-Manager hat sich natürlich für den Preis bedankt von Kazeh. Er hat gesagt, es freut ihn, dass neben Detective Conan, das schon länger fester Bestandteil des Kazeh-Programms ist, und nun auch Lupin der Dritte so ausgesprochen gut ankommt. Außerdem sagt er, man sollte sich nicht von Kommissar Senigata erwischen lassen. Ja. Als nächste News bringt Kazeh mal wieder ein bisschen neues Merchandise nach Deutschland. Dabei handelt es sich um zwei Detective Conan Plüschpuppen und ein Kartendeck mit Spielkarten. Einmal ist es eine Puppe von Conan, 15 cm groß, kostet knapp 17 Euro. Und eine Kaito Kid Puppe, die ist 20 cm groß, hat ja auch einen dicken Zylinder und kostet knapp 20 Euro. 100% Polyester und an dem Conan Plüsch ist oben eine kleine Lasche dran, womit man die als Schlüsselanhänger verwenden kann. Ich weiß jetzt nicht, wer 15 cm große Plüschpuppen als Schlüsselanhänger benutzt, aber gut, man kann es offensichtlich. Und das Kartendeck ist halt ein Standard 52 Karten Deck, kann man alle bekannten Spiele mitspielen, je nachdem, wie man die Karten dann aufteilt. Und es ist halt das übliche Deck, nur halt da, statt den typischen französischen oder deutschen Kartenmotiven hat man da halt Detective Conan Charaktere auf den Karten abgebildet und so ein 52 Karten Deck kostet 10 Euro. Die drei Produkte erscheinen alle am 7. Oktober 2021 bei Kazeh und können jetzt schon im Shop vorbestellt werden. Vielleicht als Anmerkung, ich kann mir vorstellen, dass man dann den Plüsch eher Also ich sehe das wie so, ich glaube, jetzt wird sich niemand einen Schlüssel machen, aber vielleicht eher einen Rucksack oder sowas, dass man das da irgendwie noch dran bindet. Von daher will ich die Funktionalität oder die Notwendigkeit gar nicht ganz absprechen. Für mich persönlich muss ich sagen, ist so dieses Plüschding-Plüschzeug nicht so interessant. Ich werde mir aber sehr wahrscheinlich das Kartendeck kaufen. Ich finde es eigentlich ziemlich cool. Sieht ganz gut aus, was ich jetzt auf den Bildern gesehen hatte. Und ja, so ein Conan-Kartendeck, also das ja, ist ja irgendwie, verleitet das ja geradezu so, dass wir am Japan-Tag dann mal mit der Community ein Kartenspiel mit dem Conan-Kartendeck spielen. Vorausgesetzt, ja, wir sind nicht zu viele und wir können uns fällt irgendein Kartenspiel ein. Aber ich glaube, ja, ist auf jeden Fall eine coole Sache. 10 Euro ist natürlich happiger Preis, aber andererseits, ne, da hängen ja diese ganzen Lizenzkosten und Merchandise-Kosten da mit dran, bis man das hier dann auch als offizielles Produkt vermarkten kann. Von daher, ja, das ist halt immer teuer. Ich meine, in Japan sind die Sachen auch immer teuer, wenn man die nicht gebraucht kauft. Von daher ist es jetzt, finde ich es, ist es okay und ich werde es mir auf jeden Fall das Kartendeck holen. Ja, das ist auf jeden Fall eine Erwerbung wert. Also ich muss ja sagen, ich wartete schon sehr, sehr lange auf so Conan-Karten und ich habe sie mir vor Jahren dann auch importiert, weil ich sie unbedingt haben wollte. Das ist schon sehr, sehr lange her. Ich glaube 2013 oder so. Und jetzt ist es dann da hier in Deutschland. Also hat ein bisschen gedauert, aber finde ich sehr gut und ja, die Plüschidee finde ich auch sehr gut. Ist leider kein Ai-Haibara-Plüschi dabei. Den will ich noch unbedingt haben. Also, wenn ihr das hier hört, bitte diesen Plüschi lizenzieren. Ich suche da schon sehr lange nach. Ich bin durch Japan gerannt, habe ihn nicht gefunden oder keinen, der mir gefallen hat. Aber die beiden, die ich jetzt da gesehen habe, die würden mir schon zusagen. Und ja, freut mich sehr, dass es mit Conan Merchandise hier weitergeht, weil dann ja auch der Weg geebnet wird oder die Chance, dass wir weiteres Merchandise noch bekommen. Und ja, das freut mich einfach immer, wenn wir da ein bisschen mehr noch bekommen. Ich persönlich finde das auch echt schön, was wir da bekommen. Und ich muss auch sagen, dass mir die Plüschis sehr, sehr gut gefallen. Ich finde es ein bisschen schade, dass nur das Mononoke bei Kaito Kid so plastisch ist. Die Brille ist bei Con ja dann irgendwie nur, also nicht so, also extra aufgenäht. Oder wie auch immer, dass man das dann herstellt. Das ist ein bisschen schade, aber sonst hätte ich tatsächlich. Ich würde wahrscheinlich mit dem Gedanken spielen, mir die Kaito Kid Puppe zu holen, aber wahrscheinlich würde ich es am Ende nicht machen, einfach weil es Plüsch ist wieder und das auch nur rumsteht am Ende, aber so ganz widerstehen könnte ich vielleicht nicht. Aber das Kartendeck, ich denke, wenn das jetzt nicht alles sofort ausverkauft ist und man da keine Chance mehr hat, an eins zu kommen, würde ich mir das früher oder später auch holen, weil das wirklich cool ist. So Karten mit Con-Motiven drauf, das ist schon auf jeden Fall ein Kauf wert. Aber da hast du ein gutes Stichwort angesprochen, ausverkauft. Ich erinnere mich letztes Mal, als Kaseda die Tassen verkauft hatte, da waren die lange Zeit irgendwie nicht im Shop verfügbar und man konnte sie dann zu horrenden Preisen bei Amazon erwerben. Von daher weiß ich nicht, würde ich tendenziell dazu sagen, okay, früh sein lohnt sich und das dann im Shop kaufen, weil ich glaube, billiger wird es auch nicht bei irgendwelchen anderen Händlern. Von daher dann gucken wirklich am Veröffentlichungstag, ob man das erwerben kann. Also das werde ich dann so machen. Keiner macht den Resellern, wenn ihr sowas seht, auf keinen Fall dann zu den horrenden Preisen das kaufen. Damit unterstützt man nur eine Szene, die ganz, ganz, ganz furchtbar ist, wie ich finde. Wo das mit der Brille angesprochen wurde, ich habe hier noch zu Hause den klassischen Con-Plüsch, den gibt es schon echt lange in Deutschland auch. Der steht auf jeder Convention mehrfach bei irgendwelchen Merch-Händlern auch rum, da habe ich mir auch mal einen gekauft. Der hat tatsächlich noch eine plastische Brille, also das Gestell und so aus Plastik, kann man auch entfernen, dann wird aus dem Plüsch-Conan ein Plüsch-junger Shinichi. Das ging da noch, aber jetzt, ja, bei dem Plüsch ist es einfach eingestickt. War wahrscheinlich genau die Maßnahme. Haben sie gesagt, nee, das machen zu viele Leute ab. Jetzt nähen wir das fest. Wäre lustig, wenn sie dazu parallel einen Shinichi-Plüsch verkaufen würden. Und extra deswegen, dass man die Brille nicht mehr abmachen kann. Jetzt muss man den Shinichi-Plüsch auch kaufen. Obwohl Kaito Kid sieht ja fast so aus. Naja, egal. coole Sache auf jeden Fall. Eine sehr coole Sache ist auch dass man DetektivCon-Folgen inzwischen auf Deutsch bei Crunchyroll gucken kann. Zumindest alle bisher auf Deutsch veröffentlichten Folgen. Wir hatten ja im letzten News-Podcast besprochen, am 20. Juli war die fünfte Staffel komplett bei Anime On Demand veröffentlicht und jetzt hat diesen Monat Crunchyroll nachgezogen und die gesamte fünfte Staffel am 18. August raufgehievt, also alle so knapp 100 Folgen, sind jetzt auch bei Crunchyroll veröffentlicht. Das heißt, alle Folgen des TV-Anime, die auf Deutsch vertont wurden, sind jetzt ebenfalls auf Crunchyroll zu sehen. Wir hatten ja schon spekuliert, wie schnell das passiert, nachdem es bei Anime On Demand vollständig war. Und jetzt hat man so, ja, knapp einen Monat gewartet, bevor man dann auch bei Crunchyroll nachgezogen hat, wofür Anime On Demand jetzt ein bisschen länger gebraucht hat. Naja, aber ich sag mal so, auf jeden Fall, die Crunchyroll-Veröffentlichung ist eins der Highlights dieses Jahres für DetectiveCon-Fans, würde ich mal sagen. Das, was da an Backlog raufgeschaufelt wird. Und damit hat man jetzt in Sachen TV-Anime den letzten Schritt getan. Aktuell. Ja, das war ein erwartbarer Schritt, oder? Also, das hatten wir alle schon vermutet, dass genau das passieren wird, sobald es bei Anime On Demand veröffentlicht wurde. Und ja, von daher ist jetzt, denke ich, nur noch die Spekulation, wann kommt Staffel 6 und kommt sie zuerst bei Anime On Demand oder Crunchyroll? Oder kommt sie überhaupt nicht oder erst in 10 Jahren? Ich hoffe nicht. Da müssen wir jetzt noch mal ein bisschen gucken, weil wie sich es weiterentwickelt. Ich weiß gar nicht, wie sieht es denn mit den Filmen aus? Ist da jetzt eigentlich schon alles bei Crunchyroll? Gibt es noch was, was Crunchyroll übertragen kann? Oder von Anime On Demand auf, genau, auf Crunchyroll? Weil ich glaube, die sind doch jetzt auch ziemlich am Ende, so was neue Content-Inhalte angeht. Das Einzige, was noch fehlt auf Crunchyroll, ist Film 23. Vermutlich, weil er relativ aktuell ist noch. Ja, dann muss man sich halt wirklich Gedanken machen, okay, was kann man noch irgendwie, also gut, man kann nichts, dann nichts mehr übernehmen außer dem Film, aber ja, dann sollte man sich, das wäre so meine Hoffnung, einfach mal Gedanken machen, ob man nicht in Zukunft beide Plattformen irgendwie nochmal befüllen möchte oder eine Plattform oder irgendwie, das wäre sehr schön, wenn das passieren würde. Auch im Bereich Manga in Deutschland mangelt es uns nicht an News. Dazu erstmal eine Release News vom Anfang des Monats. Am 4. August ist der Neudruck, wie es offiziell heißt, erschienen der ersten Auflage von der DetectiveCon Lone Wolf Edition. Es wurde der Fehler behoben, wegen dem die Rückrufaktion gestartet wurde, nämlich dass zwei Drittel einer Seite komplett nicht abgedruckt wurden. Wie wir inzwischen wissen, wurde kein anderer Fehler korrigiert, weil das der Nachdruck so schnell kam, der Neudruck, dass es nur dafür gereicht hat, den einen groben Rückruffehler zu beheben und alle anderen dann nicht. Vielleicht dann in einer zweiten Auflage. Ja, ein bisschen schade, aber wenn ihr dazu und zur Lone Wolf Edition allgemein unsere Meinung hören wollt, dann verweise ich hier nochmal auf den Lone Wolf Edition Podcast, den wir diesen Monat veröffentlicht haben. Im Egmont Manga Shop wurde das Datum für Zero's Tea Time Band 5 aktualisiert. Da haben wir viel und oft drüber gesprochen, dass es kein Band 5 von Zero's Tea Time gibt in Japan und dass der deswegen nicht am 1. September diesen Jahres in Deutschland erscheinen kann. Nun, inzwischen gibt es News zu einem Zero's Tea Time Band 5. Da kommen wir in der spoilerfreien Zone dazu. Jedenfalls hat Egmont Manga aber darauf relativ bald reagiert und jetzt ein neues Datum reingestellt für Zero's Tea Time Band 5, denn der Band erscheint jetzt am 7. Juli 2022, ist jetzt das neue Datum, was drin steht, und das dürfte ungefähr einhaltbar sein. Der Zero's Tea Time Band 6 steht jetzt inzwischen für den 6. Juli 2023 drin, also diesmal setzt sich Egmont Manga mit ihrem Platzhalterdatum aber wirklich in ein ganz weites Netz. Hoffen wir mal, dass es diesmal da alles nicht so, naja, blöd läuft, will ich nicht sagen. Also eigentlich läuft nicht blöd, wenn man das ein bisschen klüger platzieren würde. Aber nun gut. Ja, Zero's Tea Time Band 5 nächstes Jahr in Deutschland und dieses Jahr noch in Japan. Aber wie gesagt, dazu gleich mehr in der spoilerfreien Zone. Ich glaube, über diese Termingeschichten, da werden wir noch im Jahre 2022 im Juli drüber sprechen und dann im Jahre 2023 im Juli, falls es da nochmal Verschiebung geben sollte. Beziehungsweise, ja, je nachdem. Es ist ja immer doch irgendwie eine lustige Anekdote. Ich meine, als wir uns darüber unterhalten haben, so in den letzten News-Podcasts war es, glaube ich, über diese Termine und diese Einstellungen auf der Webseite und dass man das vielleicht ja auch nicht in die Webseite einstellen könnte. Naja, wie gesagt, ich werde es mir nach wie vor nicht vorbestellen. Ich werde es dann kaufen, wenn es erscheint und gehe auf Nummer sicher. Aber das kann ja dann jeder machen, wie er es für richtig hält. Ja, das auf jeden Fall. Und weil es sich aber auch mir immer noch nicht erschließt, dass man jetzt schon einen Termin für Band 6 angibt, der ja, wie Lasse schon sagte, noch gar nicht feststeht, dass er überhaupt jemals kommt. Also wir wissen ja gerade, wir werden noch drauf zu sprechen kommen, Details aus Japan über Band 5 und von Band 6 ist noch gar nicht die Rede. Also mir geht nicht in meinen Kopf, wie ich als Verlag sozusagen dann einfach mal ein Datum dahinlege für etwas, was ich weiß, was noch gar nicht feststeht. Also das ja, erschließt sich mir halt, wie gesagt, nicht. Bei Band 5 haben sie es jetzt korrigiert. Das wird wohl auch alles so klappen, hoffen wir mal. Aber wie gesagt, Band 6 geht nicht in meinen Kopf, warum das so gemacht wird. Ich hätte ja gerne mal eine E-Mail dazu gelesen. So, Sie haben dieses Produkt vorbestellt. Es wurde verschoben auf das Jahr 2023. Aber gut. Ja, da vielleicht stelle ich es dann doch nochmal vor. Ja, und dann machst du eine Beschwerde auch noch deswegen. Ja, nee, so wollen wir natürlich nicht sein. Aber ja, ich kann es auch nicht nachvollziehen. Was ich sagen muss, ist, dass es ja jetzt doch relativ schnell wieder aktualisiert worden ist, das Datum. Ne? Wenn das immer so gelaufen wäre, dass die dann, dass relativ schnell Sachen wieder aktualisiert werden würden, sobald klar ist, dass es eigentlich nicht schaffbar ist. Aber muss man mal gucken, wie sich das dann mit dem 7. Juli 2022 verhält oder ob wir dann wieder im Juli da sitzen mit denselben Problemen, wie es dann bisher immer so war. Mal schauen. Ein Band, auf den viele Fans auch schon ganz gespannt schauen, ist der nächste deutschland-exklusive Sonderband von Egmont Manga, die Detective Conan Fan Edition. Wir hatten ja die Abstimmung dazu und jetzt hat conannews.org exklusiv einige neue Details dazu bekannt geben können. Es leitet quasi ein auf das Jahr von Detective Conan Band 100 in Deutschland. Das ist jedenfalls so die Hoffnung von Egmont Manga wohl. Und die Fälle können jetzt noch nicht bekannt gegeben werden. Wir hier im Podcast, wir wissen auch nicht, welche Fälle ausgewählt wurden, weil das Ganze noch bei Shogakukan liegt, im Approval-Prozess, ob man das alles genehmigt bekommt. Bisher ging das ja alles bei den Sonderbänden gut, also toi toi toi, dass es auch diesmal gut gehen wird. Einige Daten, die wir verraten konnten auf connews.org, insgesamt haben 700 Fans teilgenommen an der Abstimmung. Das ist eine Zahl, mit dem der Verlag, Zitat, sehr zufrieden ist mit der Fanbeteiligung. Das ist toll. Wir hatten ja hier auch einen Podcast dazu aufgerufen, dringend, dass man abstimmen soll. Und es ist natürlich toll, wenn dann die Zahlen so sind, dass der Verlag damit zufrieden ist. Tatsächlich ist es wohl so, dass es möglich ist, dass die Top 5 der beliebtesten Fälle alle exakt in den Sonderband passen von der Länge her, wenn das von Shogakukan so abgesegnet wird. Damit hätte mit diesen 5 Fällen die Fan Edition den gleichen Umfang wie die Winter Edition. Die hatte 27 Kapitel, damals dann allerdings auf 7 Fälle, jetzt sind 27 Kapitel mit 5 Fällen. Und ja, am 1. Dezember voraussichtlich erscheinen soll die Fan Edition in Deutschland erscheinen. Ich nehme mal an, solange bei Shogakukan alles gut geht, kann man dieses Datum auch tatsächlich halten. Wie üblich 6 €. Und ja, damit ist natürlich für Fans auch die Spekulation eröffnet. Unser lieber Kevin hat in der News auch auf reingeschrieben, wer errät die Fälle? Fragezeichen, Zwinker-Smiley. Ja, ich bin mir sicher, da haben wir alle so Ideen, was vermutlich in so einer Fanabstimmung dann ganz weit oben landen könnte. Wir hatten ja schon ganz am Anfang immer mal drüber spekuliert, dass vermutlich die RTL 2-Fälle, die damals gelaufen sind, mit so am beliebtesten sind, weil die ständig gelaufen sind und man dann sagt, okay, vielleicht sind das dann auch irgendwie meine Lieblings- oder mein Lieblingsfall und man hat den dann da in diese Fan Edition reingewählt. Aber ich glaube, wir können jetzt, wo die Abstimmung mal rum ist, auch mal sagen, was wir so abgestimmt haben oder für welchen Fall, da wir jetzt selbst auch nicht wissen, ob es unser Fall jetzt tatsächlich reingeschafft hat oder nicht. Das glaube ich, da geht keine Spannung verloren. Ich muss sagen, ich habe tatsächlich einen Fall gewählt, der schon, ich glaube, in der Dead or Alive Selection, ja, da müsste er drin gewesen sein. Und ein relativ, ich sag mal, nicht RTL 2 Fall, sondern relativ aktueller, der Fall um die Belagerung der Detektei. Ich hatte lange überlegt und habe gedacht, welchen Fall kannst du nehmen? Habe eine kleinere bzw. größere Auswahl getroffen und habe gesagt, ja, wer ist da schon drin? Und mir war es schon irgendwie eigentlich wichtig, hatte ich ursprünglich gedacht, naja, welcher gute Fall ist denn noch nicht in einem Sonderband drinne gewesen? Aber da habe ich mir überlegt, naja, eigentlich muss es ja darum gehen, den Lieblingsfall auszuwählen. Und wenn der halt schon mal in einem anderen Sonderband drin ist, dann ist es halt so. Wobei es auch durchaus gute Fälle gibt, wie zum Beispiel der Baron der Nacht, der wohl noch nicht in einem Sonderband drinne gewesen ist, wo ich mir denke, okay, wenn der dann in die Fan Edition kommt, da bin ich auch glücklich. Ja, aber ich habe der Fall um die Belagerung der Detektei genommen. Ich habe mir gewünscht, dass ich entweder Ai-Haibara mit einem Fall irgendwie dass sie es in die Fan Edition schafft, war da aber relativ optimistisch, dass es der Fall sein wird, dass sie dabei irgendwo dabei sein wird. Und habe mir dann gesagt, okay, dann Masu Misera hätte ich gerne in meiner Fan Edition drinne und habe dann den Fall um die Belagerung der Detektei genommen, auch weil das ja, ein cooler Fall ist, der schöne Momente hat, auch mit Ran und die sagen, sagt, ja, ich möchte nicht, dass der Scharfschütze dann schießt und so weiter und Shinichi, der als er selbst quasi übers Telefon auftritt. Also den Fall fand ich eigentlich ziemlich cool, als ich den damals geschaut und gelesen habe. Deswegen habe ich den tatsächlich genommen, wobei die Auswahl ist mir unheimlich schwer gefallen. Ich glaube, da ging es euch genauso, oder? Auf alle Fälle, also da eine Wahl zu treffen, ist aufgrund verschiedener Faktoren schwierig, ob jetzt der Fall einem gefällt, weil man den halt nostalgisch in Erinnerung hat und viel den sich häufig angeguckt hat oder den Fall im Manga gelesen hat. So ist es zumindest bei mir der Fall. Also den Fall, den ich gewählt habe, der hat es halt hauptsächlich deswegen geschafft, weil er aus Nostalgiegründen. Ich weiß halt, dass ich den Fall sehr, sehr häufig immer wieder gelesen habe im Manga. Und zwar handelt es sich um den Fall mit der Lehrerin von Sonoko und Rang, woran halt auch am Ende mit Shinichi im Ohr sozusagen den Fall dann löst. Und das ist irgendwie ein Fall, der ist mir sehr in Erinnerung geblieben aus meiner Kindheit. Und der hat mich damals irgendwie sehr bewegt oder den gefesselt und dementsprechend war er halt der Fall, der für mich klar war, dass ich den wählen würde, nicht weil es jetzt mein Lieblingsfall in dem Sinne ist, sondern einfach weil er mir einfach unglaublich in Erinnerung geblieben ist. Ja, die Auswahl fiel in der Tat sehr, sehr schwierig. Ich saß da echt und hab mir Gedanken gemacht und ich war im Wiki in der Liste der Fälle und hab hochgescrollt, hab runtergescrollt und hab geguckt und gedacht und es hat sich ziemlich lange hingezogen, weil klar, Johannes hat gesagt und die Ankündigung von Egmont und so hat es ja auch gesagt, wählt eure Lieblingsfälle und gebt uns Bescheid. Aber mein Lieblingsfall in dem Fall war es dann der Erstauftritt von Shiho, die Wiedersehen mit den Männern in Schwarz, den wir aber in mehreren Sonderbänden, meine ich, sogar schon abgedruckt bekommen haben. Und ich bin eigentlich auch so ein Freund dann davon gewesen, von Lasses Idee war es, glaube ich, dass man auch Fälle wählen sollte, die eben noch keinen Abdruck in einem Sonderband bekommen haben, weil sonst hätten wir ja im Prinzip zwar unsere Lieblingsfälle, aber irgendwie sind die Fälle alle schon mal irgendwo drinne. Und wenn wir alle so die Riesenfälle genommen hätten, dann würde der Band wahrscheinlich zig Seiten betragen. Ja, und deswegen hatte ich überlegt, okay, du möchtest einen Fall, der noch nicht im Sonderband drin war, der aber auch gute Momente hat, der einem in Erinnerung bleibt und letztendlich bin ich dann, was Johannes schon angekündigt hat, ich weiß nicht, ob er es wusste, beim Baron der Nacht hängen geblieben und habe mich für den entschieden. Einmal, weil er halt den Punkt erfüllt, noch nicht abgedruckt, aber auch diesen Nostalgiefaktor, den wir ja alle kennen, weil er auch als Anime schon umgesetzt wurde. Und ansonsten finde ich den Fall auch sehr gut, auch von dem Fokus her. dass Ran halt da ja so ein bisschen mitmischt, weil ja sie dann im Prinzip am Ende sozusagen das Alibi von diesem einen Typen da bestätigen will, weil sie ja nicht möchte, dass er irgendwie überführt wird. Und außerdem fand ich sehr gut halt den Baron der Nacht, die Figur an sich, weil sie ja von Yusa Kukudor stammt und auch in späteren Fällen nochmal von ihm genutzt wird. Und deswegen habe ich mich dann für diesen Fall entschieden, aus genannten Gründen, die ihr gerade gehört habt. Bei mir, ich schwankte gar nicht. Ich habe eigentlich, für mich ist es relativ klar, dass mein Fall der Fall 188 ist, aus Band 62, Shinichi Kudo als Mörder, beziehungsweise halt immer so bekannt als der Waldteufelfall, weil es da eben diese Waldteufelfigur gibt mit der schwarzen Robe, den Federschultern und den weißen Haaren. Deswegen, der ist auch schon in einem Sonderband drin. In der Shinichi Returns Edition. Wenn ich jetzt so geschwankt hätte, hätte ich vielleicht auch mir überlegt, ob ich nicht dann vielleicht eher den Fall nehmen, der noch nicht im Sonderband drin war. Aber tatsächlich, ich habe dann für mich überlegt und da war eigentlich kein Schwanken bei mir. Das war für mich ist einfach der Lieblingsfall relativ eindeutig. Und deswegen habe ich dann auch trotzdem Sonderbandargument und so. Den für den Fall abgestimmt. Ich mache mir allerdings nicht so große Hoffnung, dass der reinkommt, ehrlich gesagt. Da wäre ich schon eher, also so bei Hoffnung, was reinkommt, da wäre ich schon eher bei zum Beispiel dem Baron Nachtmordfall. Der erste drei Teile im Anime, tatsächlich, damals. Und ja, das ist so ein Fall, wo ich so sagen würde, das ist so ein legendärer Fall der RTL-2-Zeit, so, würde ich so sagen. Neben solchen Dingen wie Mord bei Mondschein zum Beispiel, oder Rache verjährt nicht, oder Eine Stadt als Geisel. Das sind ja immer so die Dinge, wenn man so Leute fragt, was sind so eure Lieblingsdetektiv-Con-Fälle, so in Foren und Diskussionen über die Jahre, sind das ja eigentlich aus dieser RTL-2-Zeit so diese legendären Dinger, die man immer wieder nennt. Saisu Kano da auf dem Schiff und so weiter. Die Szene im Aufzug bei Eine Stadt als Geisel, die Pianoszene bei Mord bei Mondschein, und so weiter und so fort. Oder eben bei Baron der Nacht, wo der Baron dann Con von dem Balkon da schubst und so weiter. Das sind so die legendären Fälle aus der RTL 2-Zeit, wenn ich das so einschätzen würde vom Fandom. Bei Episode 1000, dem Remake, gab es natürlich aber auch viele Leute, die dann gesagt haben: Warum Mord bei Mondschein? Was ist an dem Fall dann so besonders? Warum keine Organisation? Warum kein Heiji? Warum kein Akai? Warum kein Kaito Kid? Aber ich glaube, diese Minderheit, die das Remake in der Episode 1000 von Mord bei Mondschein nicht verstanden haben, unterschätzen, wie beliebt der Fall in Japan und auch in Deutschland ist. Ich glaube, das ist immer noch ein sehr beliebter Fall. Als du eben gerade die Momente aufgezählt hast, da habe ich schon fast ein bisschen Gänsehaut bekommen. Ja, das sind tatsächlich auch so Fälle, die ich auch irgendwie in der näheren Auswahl sehe. Das wird sehr wahrscheinlich so sein. Und ich muss ehrlich sagen, es hätte mich überrascht, wenn du nicht den Waldteufel-Fall genommen hättest, hätte ich dich auch tatsächlich so eingeschätzt. Da war ich mir schon ziemlich sicher, dass du den nehmen wirst. Das ist auch natürlich ein super Fall oder generell die Fälle, die wir jetzt ausgewählt haben. Sind, glaube ich, alles Fälle so, wo das ja irgendwie noch, keine Ahnung, was Besonderes ist, so sage ich mal. Und ja, also ich bin schon sehr, sehr, sehr gespannt, was dann im Endeffekt drin ist. Und ja, ist dann natürlich auch schön, dass das in der Weihnachtszeit hoffentlich, ne, sofern alles klappt, rauskommt. Dann hat man nochmal irgendwie was Passendes für die kalte Jahreszeit vor Weihnachten irgendwie, womit man sich dann nochmal selbst beschenken kann. Finde ich auf jeden Fall super. Nochmal auch großes Danke, dass das überhaupt passiert, dass wir überhaupt die Möglichkeit haben, hier eine Fan Edition zu machen. Also großen Dank an Egmont, dass das so gemacht wird und dass das auch so gut angenommen worden ist mit 700. Ich glaube, das ist schon eine gute Zahl. Ich weiß nicht, hätte man mich vorher gefragt, so, da hätte ich überhaupt keine Zahlen nennen können, muss ich ehrlicherweise sagen, weil ich keine Ahnung habe, wie viele das lesen, wie viel bekommen das mit, dass da so eine Abstimmung läuft. Hätte man die vielleicht noch ein bisschen länger laufen lassen sollen, weiß ich nicht. Also wenn man das sicherlich irgendwie in einem Manga nochmal, von einem Conan-Manga am Ende noch irgendwie eine Seite reingemacht hätte, hier stimmt dein Lieblingsfall ab und dann kommt Ende des Jahres oder im nächsten Jahr dann die Fan Edition raus. Da wäre sicherlich die Beteiligung nochmal ein Stück größer gewesen. Aber ja, ich denke, das sind Zahlen, mit denen man zufrieden sein kann. Und bleibt dann abzuwarten, was wirklich drin ist. Ja, die Aktion war auf jeden Fall echt Hammer und vor allen Dingen wurde sie auch wirklich einsteigerfreundlich gehandhabt, weil sie ja auch wirklich auf der Seite geschrieben haben, ihr müsst gar nicht den Namen oder die Nummer eures Falls kennen, ihr könnt auch einfach nur beschreiben, was drinne passiert und dann wird er seinen Weg in den Bann schon finden oder beziehungsweise in die Auswahlliste oder wo sie das auch immer drin gesammelt haben. Das fand ich zum Beispiel schon mal sehr gut, weil ja viele sich auch gar nicht an den Namen erinnern oder an die Nummer, geschweige denn ich sowieso nicht an irgendwelche Nummern. Zahlen sind da nicht so meine Freunde, eher die Episodentitel. Und das fand ich dann schon wirklich sehr gut, dass auch Leute, die eben nicht so, ich sag mal, hardcore da drin sind wie wir jetzt, die dann sagen, ah ja, ich habe mal irgendwann mal so einen Fall gesehen, der hat mir recht gut gefallen, aber ich weiß gar nicht, wie der heißt und wann der spielt, aber da ging es um so und so. Und dann konnte man das da beschreiben und dann haben die das wohl hinbekommen, ich denke mal. Wie, weiß ich nicht, aber es ist sehr schön, dass das so offen gehalten wurde. Das ist natürlich eine viel höhere Hürde als bei bisherigen Abstimmungen. Wir hatten ja bisher nur Abstimmungen zu Sonderbandthemen in dem Sinne damals mit verschiedenen Editionen wie der Run Edition, Heiji und Kuguro und so weiter. Und das ist natürlich noch was anderes, ob man so zwischen drei Optionen dann eine anklickt und dann abschickt oder ob man so in einem freien Feld eintragen muss aus über 300 Fällen den eigenen Fall, den man am liebsten mag. Und ich denke mal, unter den Gesichtspunkten muss man diese Zahl auch so in diesem Kontext sehen. Und wenn Egmont sagt, sie sind damit sehr zufrieden, dann, ich hatte wirklich ein bisschen befürchtet, also man hofft es ja nicht, aber man befürchtet ja schon so, oh, was, wenn die Aktion floppt, das wäre ziemlich blöd. So allgemein, deswegen bin ich auch ein bisschen erleichtert, dass Egmont sich zufrieden mit den Zahlen zeigt. Und ich finde es toll, wie viele Fans sich beteiligt haben. Danke an jeden einzelnen Fan, der abgestimmt hat. Damit macht ihr diese Edition im Endeffekt repräsentativer und im Zweifelsfall schöner. Das ist toll. Ja, danke, dass auch du abgestimmt hast, dass ihr alle, wir haben alle hier abgestimmt in unserer großen Runde und ihr da Danke draußen auch. an uns vor allem. Ich Ja. finde, wir können uns mal selber loben. Danke an uns, dass Oh, wir abgestimmt haben. kann ich Toll. erst loben. Ja, danke, dass wir Fans dieser Serie sind. Was ich eigentlich ganz schön finde, ich hoffe vielleicht, dass man das in den Band mit reinnehmen kann. Selbst wenn man. Ich hoffe halt, dass es irgendwie veröffentlicht wird. Mich würde halt schon interessieren, für was überhaupt abgestimmt wurde. Also vielleicht jetzt nicht alle Votings oder so, aber eigentlich hätte ich da auch nichts gegen, weil ich finde es halt unglaublich interessant zu sehen, was so von 700 Fans, welche Fälle denen im Kopf geblieben ist, was da so die Mehrzahl sagt. Ob es wirklich hauptsächlich Leute sind, die jetzt die irgendwelche Episoden im Kopf haben, ob es Leute sind, die einzelne Manga mal gekauft haben als Kind und die dann halt immer wieder gelesen haben und davon die Fälle halt noch im Kopf haben. Irgendwie würde mich das schon interessieren, wie da so die Leute zu den einzelnen Fällen gekommen sind. Also wenn ihr wollt, könnt ihr natürlich auch, sei es auf YouTube oder halt auf CoinNews selber, gerne dazu schreiben, welchen Fall ihr ausgewählt habt und warum. Das würde mich auf jeden Fall interessieren. Mich würde ja noch mehr interessieren, die Beschreibungen, die da eingegeben wurden, um den Fall zu identifizieren. Also Ja, so, das finde ich auch witzig. Conan, der Fall, wo Conan Kogoro betäubt mit seinem Narkosechronometer und dann den Täter überführt. Ah ja, okay. Wie ordnet ihr das jetzt zu? Ja, also keine Ahnung, die besten Top 5 der Beschreibungen, Das das finde ich mit auch rein. gut. Ja. Ja. Ich frage mich ja, ob jemand einen Fall beschrieben hat, wo sich dann rausstellt, das ist ein Anime-Only-Fall. Also ein Filler-Fall. Stimmt. Und man wusste das einfach nicht, weil man nur in Anime geguckt hat. Ich frage mich, ob solche Einreichungen auch dabei waren. Kann ja passieren. Also das Haus der 1000 Masken ist ja auch so ein Ja, der war einer gut. der ein, einer der Fälle, wo immer so Leute sagen, das ist der beste Filler-Fall. Und wo Leute sagen, oh, ich hätte nicht gedacht, dass das nur ein Anime-Fall ist. Vielleicht hat, da würde ich mich, das würde mich auch interessieren, ob das vielleicht jemand eingereicht hat, das Haus der 1000 Masken irgendwie und dann Egmont vielleicht zurückschreiben musste, das ist nur ein Fall aus dem Anime, den können wir nicht abdrucken. Also von daher, eine Statistik wäre auf jeden Fall cool. Auf jeden Fall. Hoffe ich sehr drauf. Ja, vielleicht kann man da hinten eine Tabelle oder eine Grafik machen oder mehrere Grafiken, ich meine. Es gibt ja immer so ein paar Seiten hinten mit Werbung oder manchmal sind sie auch ein bisschen leer. Man kann den Platz ja sinnvoll nutzen, aber im Sonderband. Früher hatten wir auch mal redaktionelle Beiträge von einem gewissen Kevin D. Punkt, Stimmt, die in ja. den deutschen Sonderbänden dazwischen auch mal sind. Und so eine Seite, wo man da statt so ein paar Zeilen Text und einem Bild dann stattdessen so eine Liste abdruckt mit Fällen und wie viele Stimmen oder Prozent die bekommen haben, glaube ich, sollte vielleicht nicht im Bereich des Unmöglichen sein, hoffentlich. Irgend so eine Form der Auswertung wäre schon super. Was auch super ist, ist der Release von Detektiv Conan Band 99 in Deutschland. Das ist jetzt passiert am 1. September. Das heißt, gerade noch so haben wir das in diesem News-Podcast noch mitbekommen. Dazu haben wir zuvor auf connews.org vorab das finale Cover und die Inhaltsangabe exklusiv veröffentlichen dürften am 9. August. Und auf dem Inhalt des Buchrückens euch präsentieren. Was trug sich damals auf der Vauxhall Bridge in London zu? Wird es Masumi und Mary gelingen, während der Geburtstagsparty Conan das Gegengift abzujagen? Amuro eilt dem in Schwierigkeiten geratenen Kasami zu Hilfe. Auf der entlegenen Farm trifft er auch auf Conan und die Detective Boys. Doch dem Täter gelingt es, die ganze Truppe in eine Falle zu locken. Und auch Rumi Wakasa ist vor Ort. Punkt, Punkt, Punkt, Fragezeichen, Ausrufezeichen. Verspricht also mal wieder ein sehr spannender Band zu werden, allein von der Inhaltsangabe auf dem Rücken. Wir hier kennen natürlich die ganzen Kapitel schon aus dem Detective Conan Weekly. Und dann, wie gesagt, am 1. September ist der Band hier bei uns in Deutschland erschienen. Und ich verrate, glaube ich, nicht zu viel, wenn ich sage, auch dazu wird zeitnah ein Podcast folgen. Was? Wirklich? Das ist ja Wahnsinn. Da müssen wir uns an der Stelle nochmal selber loben. Yay, Band Ja, wir loben uns 99. jetzt schon mal für. Wir loben uns jetzt schon mal für einen Podcast, den wir noch gar nicht gemacht haben. Ja, wir Aber kündigen machen werden. den Termin schon mal an. Sehr gut. Demnächst. Er ist bestimmt super geworden. Wollen wir vielleicht den Termin auch schon festlegen, so wie Egmont, und den dann einfach verschieben, wenn es dann doch nicht fit? Ja, Also. das ist. Stell es mal vor. Nee, du musst den von Band 100 musst du schon ankündigen, den Mann. Ah, ja, der Podcast zu Band 100. Ja. Ich habe mir gerade nochmal die verschiedenen Cover angeguckt, hatte ich irgendwie vorher noch nicht gemacht. Ich weiß nicht, irgendwie sind die ja schon unterschiedlich von der Stimmung, die sie erzeugen. Ich weiß nicht, ob ich unseren, ich finde unseren nicht schlecht mit den ganzen Grüntönen, aber diese Abendlichtstimmung, die der im Japanischen hat, die ist halt irgendwie auch ganz cool. Ist beides ganz schick. Aber irgendwie wirkt es unterschiedlich. Vielleicht ist es in gedruckter Form nicht so unterschiedlich, wie es jetzt auf den Bildern wirkt, aber irgendwie hat das so eine ganz andere Stimmung gefühlt. Ja, die Abendstimmung auf dem japanischen Cover passt auf jeden Fall besser zu dem enthaltenen Fall, auf den das Cover anspielt. Als Tausch dafür sieht man das SES-Building im Hintergrund hinter Conan auf dem deutschen Cover ein bisschen besser und mehr als auf dem japanischen Cover. Das Jo. Gebäude spielt dann ja auch eine Rolle für diese Location und so. Ja, Ja, aber stimmt. ich glaube, insgesamt mit der abendlichen Bildstimmung wäre ich da auch eher beim japanischen Cover. Und auch, dass so ein bisschen dunkle Wolken aufziehen, ist ja auch nicht unbedingt unpassend für den Fall. Das ist auch ganz nett. Ja, aber beides ganz schicke Cover. Mir gefällt, also ich fokussiere mich ja auch oftmals auf den Conan und den Conan finde ich natürlich hier in diesem Fall wieder ziemlich cool. Also der gefällt mir richtig gut. Auch im Detektiv Conan Weekly gefiel mir ja bisher die bislang angerissenen Kapitel 1076, 1077 aus dem letzten Monat, aus dem letzten Podcast schon ganz gut. Inzwischen ist der Fall vollständig auf Deutsch erschienen. Ich werde inhaltliche Zusammenfassung ein bisschen kürzer halten hier. Es geht um Kaito Kid versus Toru Amuro quasi. Auch Kasami ist mit von der Partie, Conan, Sonoko, Ran und Azusa. Natürlich Gensu Nakamori und Jirokichi Suzuki sind wieder dabei. Und der Zauberer der Reiwa-Ära, das ist ja die neue Ära, seitdem Kaiser Akihito abgedankt hat und sein Sohn Naruhito den Thron übernommen hat, seit 2019. Und genauso wie Shinichi inzwischen der Holmes der Reiwa-Ära ist, was Gosho Aoyama mal so eine Zeichnung gemacht hat, wo Shinichi auch irgendwie gesagt hat, ach, Reiwa, Heisei-Ära, ich werde einfach der Holmes von jeder neuen Ära. So muss das sein. Und so ist jetzt Kaito Kid auch so ein bisschen spitznamenmäßig der Zauberer der Reiwa-Ära geworden. Er will mal wieder etwas klauen, nämlich ein Diadem mit einem riesigen Edelstein drin. Aber die Polizei hat natürlich schon eine ausgeklügelte Falle entwickelt und Kaito Kid hat eine Gegenmaßnahme ergriffen, die es ihm auch erlaubt hat, sich als jemand zu verkleiden. Und Con muss dann rausfinden, wer jetzt von diesen Personen anwesenden Kaito Kid in Verkleidung ist. Und im finalen Kapitel 1078 stellt Con dann einen riskanten Plan auf, beziehungsweise einen mehrstufigen Plan, um Kaito Kid am Ende das Handwerk zu legen. Also ich glaube, das ist kein allzu großer Spoiler, wenn ich sage, dass Kaito Kid am Ende nicht mit dem Edelstein abhaut und er mal wieder seinen Trick überführt wird, aber er am Ende trotzdem entfliehen kann. Und dass natürlich auch Kotaro Amuro ein bisschen direkter auf Kaito Kid treffen wird. Ja, der Fall hatte mir bisher schon sehr gut gefallen, als es nur 1076 und 1077 waren. Und jetzt 1078 hat einerseits eine schöne Fallauflösung geboten, mit diesem mehrstufigen Plan von Con, wie gesagt. Und gleichzeitig fand ich auch, dass es so ein bisschen so oldschooligen Kaito Kid Vibe hatte auf ein paar Seiten, nämlich wo Kaito Kids Flucht dargestellt wird dann am Ende. Das fand ich sehr schön und spaßig und kurzweilig inszeniert. Und dementsprechend war das eine gute Mischung für mich. Und ich fand den Fall insgesamt sehr unterhaltend, sehr spaßig. Es gibt jetzt Beschwerden mal wieder, dass treibt die Haupthandlung ja gar nicht voran und ich will nur Haupthandlung in jedem Fall, bitte, bitte. Und bitte gar nichts anderes mehr. Immer, es muss immer Haupthandlung dabei sein. Das war jetzt halt nicht so unbedingt da. Das stört mich persönlich aber nicht, weil es war ein guter Fall, war spaßig, hat actionmäßig, charakterinteraktionsmäßig und mysterymäßig für mich sehr gut funktioniert. Deswegen war das ein Fall, den ich sehr genossen habe. Darf ich dann fragen, wie fandest du die Rolle von Kasami, jetzt hier in dem Fall? Okay, ist eigentlich so. Es ist so eine Mischung aus diesem Kasami, den wir aus Justitime kennen und persönlich hasse, und dem seriösen Kasami. Ich finde die Mischung, so wie sie jetzt hier präsentiert wird, okay. Das lese ich nicht und denke mir so, unangenehm, sondern das lese ich und denke mir so, ja, ach, ist okay, ist jetzt nicht so schlimm. Ich finde es halt ein Unterschied, ob Kasami halt in seiner Freizeit Yoko Okino mag und da auf ein Konzert geht als 30-jähriger Mann, da Fan von so einer 21-jährigen Sängerin ist, oder ob Kasami halt irgendwie betrunken Furuya unbedingt beim Vornamen nennen will und da irgendwie total rot wird und so, ah, Kasami. Furuya, Senpai, Sama. Das ist halt nochmal ein Unterschied und fand ich jetzt hier nicht so schlimm im Hauptmanga. Vielleicht bin ich einfach nur biased, weil es der Hauptmanga ist. Aber ja, fand ich okay. Ich habe ja nochmal extra deswegen nachgefragt. Du hast ja angesprochen, Zero's Tea Time und die Darstellung quasi Kasami dort und wie er jetzt hier dargestellt worden ist und so. Deswegen wollte ich das nochmal thematisieren. Ich sehe das auch so. Ich fand es auch war okay. Muss sagen, ich fand diesen Plot-Twist, dieses Jahr, ich bin Yoko Okino-Fan geworden, weil also ich habe mich irgendwie mit Kogoro beschäftigt und dann bin ich eigentlich auch auf die gestoßen und jetzt bin ich da irgendwie ein Idol-Fan. So, wobei ich dann sagen muss, am Ende war es dann wieder ein bisschen too much, wo dann irgendwie noch ja, dieses ganze Zeug dann geschickt bekommen hat mit Yoko Okino, neue Album, neue dies, neue das Poster. Das war dann wieder ein bisschen too much. Also, aber wie er da so gestanden hat und mit dem Stirnband und Yoko Okino dann so angefeuert hat, das fand ich da, bis da fand ich das auch irgendwie lustig. Aber dann am Ende war es ein bisschen too much für mich. Aber generell der Fall, ja, war da eigentlich schon ziemlich gut. Mir gefällt diese Interaktion oder hat diese Interaktion gut gefallen zwischen Burben und zwischen Burben und Kaito Kid. Wobei man sagen muss, oder Toru Amuro und Kaito Kid, muss man ja sagen. Wobei ich irgendwie sagen muss, dass mit Masumi Sera und Kaito Kid, der Fall hat mir dadurch noch ein Stück weit bisschen besser gefallen, die quasi ausgenockt wurde von, ihr erinnert euch bestimmt an die Szene, die ausgenockt wurde von Kaito Kid und die sich dann auch noch in Unterwäsche revanchiert hat, als sie ja, sich rächen wollte dafür. Ja, also den fand ich eigentlich noch ein bisschen besser, aber das ja im Endeffekt Geschmackssache, aber ich fand es cool, dass man auch jetzt Doramo nochmal auf Kaito Kid hat treffen lassen. Fand ich ganz cool. Hat auch mit diese Kaito Kid-Vibes, diese Oldschool-Vibes, wie du sagtest, die kam auch bei mir so ein bisschen rüber. Hat mir gut gefallen. Also ich freue mich auf jeden Fall auf die Anime-Umsetzung, gerade bei den Kaito Kid-Fällen. Ich weiß nicht, da ist ja, sind ja manchmal dann doch actionlastigere Szenen drin. Die wirken zwar auch im Manga gut, aber irgendwie freue ich mich dann immer auf die Umsetzung im Anime. Und ansonsten hat mir der Fall auch gut gefallen. Ein bisschen hatte ich das Gefühl, das ist so Zero's Tea Time meets Kaito Kids, Magic Kaito so ungefähr. Das war an manchen Stellen so ein bisschen. Ja, manchmal finde ich es zu abstrus, wie es dann dazu kommt, dass Leute an demselben Ort landen. Aber das ist man ja in Konnen mittlerweile gewöhnt. Keine Ahnung, warum es mich diesmal etwas mehr gestört hat als sonst normal. Aber ansonsten war der Fall unterhaltsam. Und wie gesagt, wenn du es so vergleichst, Johannes, mit dem Masumi-Zera-Fall und was ist Kaito Kid, dann ist der natürlich irgendwie wegen der einen Szene, ist der Fall halt natürlich irgendwie sehr, sehr prägnant. Das hat dieser Fall tatsächlich nicht so, muss ich gestehen. Das ist das Besondere irgendwie bei dem Fall mit Masumi Sierra. Also wir können festhalten, Johannes wollte gerne eine Szene mit Amuro in Unterwäsche, wie er Ja! sich mit Kid prügelt. Da würde ich tatsächlich nicht Nein sagen. Das hätte. Ich glaube, da würden auch viele Fans in Japan nicht Nein sagen. Fände ich sehr witzig. Ja, genau. Ja. Deswegen, also ich fände es auch witzig und für die anderen gibt es dann halt was zu gucken, zu schmachten, keine Ahnung. Aber ich würde es Also die witzig finden. Ausgabe von der Shonen Sunday auf jeden Fall ausverkauft, restlos. Ja. Ai, Mit Detective Conan geht es natürlich auch noch weiter, nach einer erneuten Pause, wie wir es ja von Gusha ja mal inzwischen gewohnt sind. Hey, inzwischen ist auch ein weiterer Mangaka in Japan mal wieder eine längere Pause, was Gosho Aoyama nicht machen muss, weil er ist gesund und kann deswegen seine Pausen planen und muss nicht auf einen unbestimmten Hiatus wegen Gesundheit gehen. Anders als andere Mangaka, die durcharbeiten müssen und dann monatelang pausieren müssen oder tatsächlich sterben. Deswegen, wenn ihr es nicht cool findet, dass Gosho Aoyama genug Zeit bekommt, um Kapitel zu veröffentlichen und dabei gleichzeitig gesund zu bleiben, dann finde ich euch uncool. Kapitel 1079 erscheint am 13. Oktober 2021 rum. Das wird dann das 10. Kapitel von Band 101 sein. Das Erscheinen von diesem neuen Fall so um Mitte Oktober ist auch kein Zufall unbedingt, aber da kommen wir jetzt in der spoilerfreien Zone dazu. Denn am 18. Oktober erscheint in Japan Band 100 von Detective Conan. Tatsächlich, es ist jetzt soweit, es wurde groß angekündigt. Mit Shogakukan lässt sich da wirklich nicht lumpen. Es gibt eine Vielzahl an Promotion-Aktionen zu diesem massiven Meilenstein, muss man wirklich sagen. Also, es gibt halt nicht viele Manga-Serien, die 100 Bände erreichen. Das, wie gesagt, riesiger Meilenstein. Am 18. Oktober 2021 ist es, wie gesagt, soweit. Da lässt sich Shogakukan auch mal wieder nicht lumpen, was die anderen Releases angeht. Wir haben es ja auch schon mal öfter angesprochen. Shogakukan flutet dann gerne so die Buchhandlung und bringt dann noch andere Sachen raus. Bei den Filmen ist es dann so Sonderbände mit Filmbezug und so. Und hier zu Band 100 eben kommt am selben Tag Zero's Tea Time Band 5, wie wir schon angesprochen haben. Das ist eben diese Neuigkeit aus Japan, worauf jetzt Egmont auch reagiert hat. Am 18. Oktober kommt endlich der 5. Band raus. Gleichzeitig erscheint auch von dem komödiantischen Parodie-Spin-off Honey no Hanzawa-san nach über 2 Jahren endlich der 6. Band am selben Tag. Es erscheinen auch Japan-Sonderbände 2, nämlich die Shinichi Kudo Selection Volume 1 und Volume 2, die wir ja schon 2016 in Deutschland hatten. Jetzt hat Shogakukan auch darauf umgeschwenkt, Selection-Sonderbände so zu speziellen Themen zu machen. Ist ganz lustig, wenn man das sieht. Am Anfang hat ja, war die Japan-Bände waren eher so themenbezogen. Romance, Fußball und sowas. Schwarze Organisation. Die ersten deutschen Sonderbände waren immer am Anfang so charakterbezogen, Shinichi, Heiji, Kokoro und sowas. Und inzwischen ist das komplett umgedreht, weil inzwischen bringen die Japaner sowas wie Shuichi Kai Selection, Aihaibara Selection, Shinichi Selection. Und wir in Deutschland machen hier Creepy Cases, Winter, Fan Edition und so. Also das hat sich irgendwie lustigerweise so komplett gewandelt. Und dann gibt es noch ganz andere Promotion-Aktionen zum Beispiel. Es gibt ein alternatives Cover, wird es geben. Für Band 100 in der Shonen Sunday als Beilage. In Japan sind ja Cover immer so umschlägemäßig, so Dust-Jacket-mäßig. Und da gibt es einen alternativen Umschlag. Es werden aktuell jede Woche unter Fans verlost so ein Farbcover, was Gosho Aoyama immer für die Shonen Sunday so gezeichnet hat, so verschiedene Farbmotive. Kann man an der Verlosung teilnehmen und die gewinnt man dann, so eine Reproduktion davon mit Autogramm von Gosho Aoyama. In den Konnen-Cafés, die es dieses Jahr ja wieder gibt, hatten wir ja schon darüber berichtet, wird es spezielle Events geben zu Band 100 mit so exklusivem Merchandise. Gosho Aoyama hat dafür auch so eine spezielle Zeichnung angefertigt von Shinichi und Ran, die Band 100 lesen. Und die kann man dann so als Acryl-Diorama gewinnen und kaufen. In den Cafés kann man es tatsächlich als Merchandise einfach kaufen. Und so ganz verschiedene Sachen von Farbillustrationen, Schlüsselanhänger, Magneten, Figuren und dann halt spezielles Essen. Es soll eine AR-Aktion geben, also Augmented Reality, mit der Con-App, wo man irgendwelche Codes oder Sachen scannen kann und dann kriegt man quasi so was und dann kann man so hört man so Nachrichten aus dem Handy von den Synchronsprechern auch tatsächlich, die dann irgendwas speziell von ihrem Charakter sagen und was die sagen, wird auch irgendwie von Gosho Aoyama als Supervisor irgendwie überwacht. Wie genau das aussieht, muss man erstmal noch sehen. Ja, und das ist noch nicht die letzte News. Wir haben gleich noch eine weitere News, die in diesem Rahmen so stattfindet. Aber ja, Shogakukan lässt sich nicht lumpen, fährt die vollen Geschütze aus. Ich sehe auf Twitter auch immer, ich folge diesen ganzen japanischen Accounts. Ja, jede Woche eben dieses Gewinnspiel, womit man natürlich auch gut das in Japan so im Gedächtnis behält und die Promotion-Maschinerie läuft auf jeden Fall in Hochtouren und das freut mich sehr, weil ich finde, so Band 100 von der Serie und natürlich gerade von Detective Conan in unserem Fall hat es natürlich mehr als verdient, dass das auch vom Verlag entsprechend beworben und gefeiert wird. Definitiv. Na, also super Meilenstein. Und das Einzige, was mich natürlich wehmütig werden lässt, ist, dass man nicht in Japan ist und nicht teilnehmen kann. An keinem Konnen-Café, ja, nicht an den Aktionen quasi, dass man da als deutscher Fan natürlich außen vor ist. Das ist leider so. Trotzdem ändert nichts daran, dass das schade ist. Ja, hätte jeder irgendwie gerne eine Aktion, irgendwas mitgemacht, mal Besuch da im Café oder sonstige Sachen, was du gerade angesprochen hattest. Ansonsten muss ich sagen, bei den Sonderbänden, das wollte ich noch anmerken, weil du die ja eben angesprochen hast und dieses Umswitchen von Personen auf Themen und andersrum. Was mir noch aufgefallen ist, als ich mich für die Fan Edition informiert hatte oder geguckt hatte, welchen Fall ich da gerne drin hatte. Da ist mir noch aufgefallen, dass wir unbedingt einen Sato Takagi Sonderband brauchen und dass das höchste Zeit wird, entweder dass wir den auf Deutsch machen oder dass wir warten, dass es in Japan mal sowas gibt. Aber das ist auf jeden Fall eine Idee, die man mal aufgreifen sollte. Da gibt es nämlich eine Menge guter Fälle, die da mit reinkommen und vielleicht zum nächsten Kinofilm oder so, dass da was kommt. Aber würde mich auf jeden Fall mir sehr freuen. Ansonsten super, dass wir Band 100 erreicht haben überhaupt, dass es so lange läuft. Das ist, wie du sagst, das ist außergewöhnlich, absolut außergewöhnlich, dass es kommt, so kommt. Und ich freue mich unheimlich und ich bin schon gespannt, wie lange es weitergeht, wie viele Bände denn noch kommen werden. Das ist ja dann immer so die nächste Frage. Und ja, von mir aus kann es noch ziemlich weiter lang, so lang weitergehen. Ich bin schließlich ein Fan der Serie und ich würde mich freuen, noch möglichst viele Inhalte davon lesen zu können. So geht es zumindest mir. Ich bin auch mal in diesem Lager gewesen, dass ich sage, naja, komm, lieber schnell zu Ende bringen und dann wissen wir endlich, was passiert ist. Aber mittlerweile kann ich mich auch solchen Fällen, wie wir sie jetzt auch in dem Weekly besprochen hatten, die halt nicht die Haupthandlung voranbringen, irgendwie auch was abgewinnen und sagen, hey, das ist genau das, warum ich den Kram lese eigentlich. Ne? Es geht ja um die Fälle und die Charaktere und so weiter. Und ja, das macht mir auf jeden Fall unheimlich viel Spaß. Deswegen freue ich mich, dass wir diesen Meilenstein erreicht haben und ich hoffe noch auf weitere 100 Bände. Naja, so viel werden es wahrscheinlich nicht, aber ja, ich freue mich auf jeden Fall. Ja, ich finde es auch Einfach nur wahnsinnig toll, was da in Japan alles gemacht wird mit Konnen. Also da zeigt sich wirklich, ja, ich sag mal, welchen Stellenwert das in Japan hat. Ich meine, es kommt ja daher. Ist klar, dass die das feiern, aber wie sie es feiern, das kann man sich ja so als deutscher Fan gar nicht vorstellen. Also für mich persönlich ist schon so eine Convention absolutes Highlight, wenn da Egmont dann einen Stand aufbaut, wo ein Conan drauf zu sehen ist. Und sowas ist für mich schon das absolute Highlight. Aber mal in so ein Café zu gehen, wo Conan Getränke serviert werden und Speisen und alles. Und Lasse hat ja eben gerade alles aufgezählt. Also ich finde das absolut toll, dass die das da so machen. Freue mich sehr, dass wir Band 100 erreicht haben, eine glorreiche Zahl. Und ja, freue mich, dass der Band dann auch noch zu uns kommen wird irgendwann. Und wenn Egmont Bock hat, können sie auch gerne eine Aktion dazu machen. Bei uns wird das wahrscheinlich eher nicht so ausfallen wie da. Ja, von daher freut mich, dass wir die Zahl erreicht haben, dass es auch noch weitergeht. Ist ja auch noch nicht absehbar, wie viel denn noch kommt. Aber ich denke mal, ein Ende ist noch nicht irgendwie in Sicht und es kann keiner sagen, ob es 120 Bände werden, ob es 150 werden oder sogar 200 oder mehr. Also ich denke, wir werden noch sehr lange sehr viel Freude an der Serie haben. Vielleicht kann Egmont Manga ja die Detektiv Conan-Fans dann zu sich ins Verlagsgebäude einladen und dann gibt es dann da Kaffee und Kuchen oder sowas. Speziell im Conan-Design. Keine Ahnung. Ja, und Marco macht dann Shuichi Akai Cosplay mit seiner Mütze. Ja, oder Bourbon und macht den Kellner aus dem Café Moreau und darf Ja, dann noch macht die Leute. Sandwiches, so Live-Making, wie Ja. in diesen Restaurants mit dem Koch. Das wären schon alles irgendwie coole Sachen. Also es ist tatsächlich auch das, was ich sehr schade, also irgendwie dann auch wieder schade finde, dass man halt diese ganzen Festlichkeiten, von denen man dann hört, dass man da halt wirklich nichts in dem Sinne von so direkt erlebt. Das muss ein ganz anderes Gefühl sein, wenn man vor Ort ist. Aber andererseits ist es halt auch einfach Freude, dass wir auch den Band bekommen, dass wir immer noch Content bekommen von Conan, dass wir mittlerweile auch Merchandising bekommen. Das ist einfach eine Entwicklung, die bedeutet, dass Con an Wichtigkeit gewinnt. Und dann können wir ja auch mal hoffen, dass es langsam aber sicher auch in solche Richtungen geht, dass es Aktionen geben könnte, die so ein bisschen in die Richtung tendieren würden. Klar, so ausgefallen wie das in Japan ist, wird das nie werden, aber so ein bisschen in die Richtung wäre halt schon schön. Und natürlich zu der Anzahl der Bände, klar, ich würde auch hoffen, dass Con noch lange weitergeht. Andererseits muss man ja auch ein bisschen realistisch auf die Gesundheit und das Alter von Gosho gucken. Und im Endeffekt weiß ich nicht, ob ich mir dann nicht für ihn auch wünschen würde, dass er dann zu einem Zeitpunkt, wo er sich noch wohlfühlt mit der ganzen Geschichte, den Schluss für sich findet mit Con, dass er da nicht irgendwie über seine Fähigkeiten oder seine Gesundheit hinaus an Konnen arbeitet. Aber klar, mehr Konnen ist immer gut. Ja, aber ich denke, Gosho ist da aktuell auf einem guten Weg. Wir haben es gehört, Lasse hat es gesagt, er macht seine Pausen, er kriegt das jetzt alles geregelt und es geht ihm gut. Und ich denke mal, er wird da für sich dann irgendwann sagen, wenn er jetzt sagt, okay, ich möchte die Serie mit Band 150, nur eine Zahl von mir enden lassen, dann denke ich mal, wird er das auch zufriedenstellend zeichnen können und dann setzt er sich wieder an Kaito Kid oder so, ist auch noch nicht abgeschlossen. Ich möchte es nur erinnern. Hoffen tue ich es auf alle Fälle, dass es so läuft. Das wäre dann schön. Vielleicht gibt es aber auch Band 1412 dann 1412. Naja. Ich glaube nicht, dass es tatsächlich so viele mehr gibt. Also wenn wir uns jetzt angucken, den Rhythmus, den er jetzt hat und wie alt er ist und wie alt er noch. Also keine Ahnung, rechnen wir jetzt mal, okay, wann ist die Serie gestartet? Ende der 90er, wenn wir das jetzt nochmal hochrechnen und sagen, ja, nochmal 30 Jahre werden sicher nicht und in der Zeit sind ja gar nicht mehr so viele, wird er ja nicht mehr so viele Bände veröffentlichen können, selbst wenn. Und das heißt, das wird man alles noch irgendwie ein bisschen abziehen müssen. Und da denke ich, werden wir auf jeden Fall, ist 150 schon, denke ich persönlich, ein ehrgeiziges Ziel, ob wir das erreichen. Aber das wird man dann sehen müssen. Und solange die Serie zu einem runden Abschluss kommt, bin ich glücklich. Und wie gesagt, solange sie noch läuft, bin ich auch glücklich. Dann gibt es noch eine News, wo ich gerade erwähnt hatte, die ist auch für Band 100 in den Feierlichkeiten mit enthalten, aber so ein bisschen separat geleakt letzten Monat und auch so ein bisschen ihr eigenes Themengebiet, denn das Spin-off Wild Police Story, das ja von dem Mangaka gemacht wird, der auch für Zero-Suit-Time verantwortlich ist, wird eine Anime-Adaption bekommen. Tatsächlich als TV-Anime, es wurde ja spekuliert, der Manga ist ja mit zwei Bänden, 13 Kapiteln, die alle nur so 12 Seiten haben, also 11 Seiten plus ein Cover, ist hier ein bisschen kurz. Ist das dann vielleicht nur so ein Film oder TV-Special oder so? Aber nein, in der Ankündigung steht explizit drin, es ist ein TV-Anime. Deswegen mal schauen, wie das so genau aussieht. Ist natürlich toll. Hey, bei Police Story Spin-off, dass jetzt diese Spin-offs eben auch eine Anime-Adaption bekommen. Toll. Nur ist halt wirklich die Frage mit der Länge so. Inhalt hat der Manga vielleicht so für vier Folgen, maximal so fünf, wenn man es nicht, wenn man die Handlung nicht stark streckt, die vorhanden ist, oder Anime-Original-Episoden macht. Muss man mal sehen. Weitere Details sind eben, wie gesagt, noch nicht bekannt, nur eben Fernseh-Anime. Und was es wird kommen. Also Ausstrahlungstermin, Studio, ob das jetzt TMS auch macht oder ob das ein externes Studio macht. Und so weiter und so fort. Länge. Alles nicht bekannt, nur was noch als gegeben gesehen werden kann, denke ich, ist, dass die Synchronsprecher der vier Charaktere, die wir haben, ihre Rollen wahrscheinlich wieder ausüben werden. Der Synchronsprecher von Wataru Date ist ja leider verstorben an Krebs letztes Jahr. Das heißt, die Rolle wird dann wahrscheinlich neu besetzt werden müssen. Aber ja, das wird dann wahrscheinlich passieren. Und man darf natürlich auch nicht vergessen, in Film 25 soll ja auch diese Freundesgruppe aus der Polizeiakademie, um die sich eben Wild Police Story dreht, sollen die ja auch eine Rolle spielen. Also nehme ich mal an, das ist alles kein Zufall. Hoffen wir mal, dass die Anime-Serie nicht als reines Promotion-Material für einen wie auch immer gearteten Film dann wird. Ich bin da auch eher ein bisschen skeptisch, ne, wenn der Inhalt nicht stimmt, aber andererseits, vielleicht ist es ja auch dann so, dass man tatsächlich sagt, okay, wir nehmen einmal den Inhalt aus, den wir haben, und wir machen halt noch Anime-Original-Inhalt dazu. Und wenn das, je nachdem, wie das abläuft, kann das ja auch ganz gut werden. Solange man da jetzt nicht irgendwelche, keine Ahnung, Probleme schafft mit der Hauptmanga, aber das glaube ich, da werden die alle Verantwortlichen schon ein Auge drauf haben, dass da nicht irgendwie zu, weiß nicht, ja, Schwierigkeiten kommt, dass da irgendwas dann mit der Hauptstory nicht mehr passt. Deswegen, das glaube ich nicht und bin dann eher gespannt. Ich glaube nicht, dass, also persönlich kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine zwölfteilige Serie wird oder so. Ich kann mir vorstellen, dass irgendwie jeder Polizist dann mal eine Folge bekommt und da irgendwie in den Mittelpunkt gerückt wird und dass man das dann vielleicht entsprechend anknüpfen kann, an die Inhalte, die es schon gibt. Aber dass man dann wahrscheinlich Anime-Originale noch da dazu nehmen wird. Und dann bin ich mal gespannt, ob das dann tatsächlich so ist. Und ja, ich freue mich. Ich meine, das ist immer eine gute Sache, wenn wir dann irgendwelche bekannten Charaktere, also finde ich, wenn wir da irgendwie noch mehr Inhalte zu bekommen. Und ob sie dann tatsächlich gut sind, das müssen wir dann nochmal gesondert bewerten, aber grundsätzlich sehe ich das positiv. Auch positiv ist die Meldung, dass die Gushō Aoyama Manga Factory in Tottori, in der Heimatstadt von Gushō Aoyama, inzwischen die 1,4 Millionen Besuchermarke geknackt hat seit ihrem Bestehen. Am 18. März 2007 wurde das Museum geöffnet. Und da kann man eben einen Rundgang machen, verschiedenste Sachen zu Detective Conan sich angucken, eine Replik von Gushō Aoyamas Arbeitsplatz und so ganz verschiedene Sachen, ganz toll. Unser lieber Freund Philipp war ja auch einmal da während seiner Japan-Reise in der Conan Town, der namensgebende und dann auch der Manga Factory. Ja, 1,4 Millionen Besucher in 14 Jahren. Das ist für so ein relativ nischiges Museum, schätze ich mal, ganz gut, würde ich mal sagen. Also die Factory ist immer noch offen und so und das läuft alles. Also nehme ich mal an, dass das alles gut ist. Ich bin jetzt nicht so gut. Nun bin ich kein Experte tatsächlich für Besucherzahlen von japanischen Museen, aber ich nehme mal an, für so ein nischiges Museum relativ in Tottori, einer eher kleineren Präfektur sind das bestimmt alles gute Zahlen. Ich will da auch hin. Mann, ist immer so schade, wenn man das alles liest. Auch die News, die später, die jetzt gleich noch kommt mit dem Zug und so, was es alles gibt. Das ist irgendwie, ja, irgendwie will ich das auch mal selber gerne gesehen haben. Schon schade, dass das zurzeit jetzt eher schwierig ist. Ja, tatsächlich, denn gleich in der nächsten News haben wir wieder bezüglich der Pandemie schwierige Sachen, denn es gibt jährlich ein jährliches Gosho Aoyama Fantreffen in Tottori in der Gosho Aoyama Manga Factory. Seit 2010 gibt es das. Auf Deutsch heißt es etwa, lasst uns mit Gosho Aoyama Sensei Redentag. Zuletzt stattgefunden im Januar 2020. Da hat das Event seinen 10. Geburtstag gefeiert. Und dann relativ bald nach Januar 2020 ging es dann ja voll los mit dem Coronavirus. Deswegen wurde die Veranstaltung 2021 abgesagt und jetzt wurde auch bekannt gegeben, dass man den Termin im Januar 2022 ebenfalls nicht einhalten werden wird. Wegen der Lage der Pandemie in Japan, jetzt in relativ mit den Olympischen Spielen und alles, die Infektionszahlen steigen, die Krankenhäuser sind überfüllt. 33 von 47 Präfekturen haben den Notstand ausgerufen oder einen notstandähnlichen Zustand, wie es das Redaktionsnetzwerk Deutschland in etwa berichtet hat, ein Quasi-Notstand. Also ja, die pandemische Lage ist in Japan kritisch und so kann auch das jährliche Fantreffen in Tottori auch 2022 leider nicht stattfinden. Ja, bleibt nur zu hoffen, dass es irgendwann auch mal wieder stattfindet. Also nicht, dass man das dann quasi einreißt. Das wäre auf jeden Fall sehr schlecht. Ich hoffe da sehr drauf, für die japanischen Fans einfach, dass das dann in Zukunft, in ferner Zukunft, muss man dann schon sagen, wieder irgendwann stattfinden kann, wenn die Lage natürlich dann besser ist, dass es dann auch stattfindet, weil jetzt kann man dann sagen, naja, gut, jetzt haben wir das da schon nicht gehabt und dann im nächsten Jahr auch nicht und ja, sollen wir es überhaupt nochmal machen, so, das könnte ja dann durchaus ein Gedankengang sein, der dann aufkommt, deswegen hoffe ich für die japanischen Fans einfach, dass es dann nicht so kommt, sondern dass das dann irgendwie, dann, dass man darauf wieder sich zurückberuft und sagt, ja, hey, wir wollen das wieder machen jetzt, wo es möglich ist, gerade wo es möglich ist, vielleicht umso mehr dann, wo es sicher möglich ist, umso mehr. Ja, würde mich auf jeden Fall für die japanischen Fans freuen. Ja, dem würde ich mich anschließen. Also ich finde auch, die japanischen Fans sollen das sehr gerne wieder machen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass Aoyama selbst das sehr viel Spaß macht, da mit den Fans zu interagieren, sich mit denen zu treffen und auszutauschen, weil das sind ja für ihn ja seine Kunden quasi, die ihm quasi direkt dann sagen können, ich weiß nicht, wie das abläuft, aber wenn ich ihn dann treffen würde und dann sage, ja, die Szene, wo, wir hatten es vorhin angesprochen, wo Masumi Kid da so gegen den Kopf tritt als Rache, die hast du voll super gezeichnet, hat mir voll gefallen und ich kann mir vorstellen, dass das Aoyama auch gefallen wird, wenn er dann so ein bisschen in die Öffentlichkeit kommt. Ja, das ist so halt so ein Event, so circa 400 Fans kommen dann so, also 2020 waren es so circa 400, die kommen dann eben nach Tottori um Neujahr rum. Das ist ja dann schon so ein, eher die Hardcore-Fanbase, so die das alles auf sich nehmen. Und dann gibt's halt eine Führung da durch das Museum. Ich habe mal ein Twitter-Video gesehen, hatte mal einen Fan so von einem Let's Talk Day gemacht, wo Aoyama dann mit denen durch das Museum da geschlendert ist und dann gibt es an der Wand so ein riesiges Bild mit allen Charakteren und den Beziehungen untereinander, die die haben. Und da gab es dann den Moment, wo Aoyama dann nach Kyoto mit den Fans dann an dem Fantreffen, das längst gegangen ist. Und dann hat Aoyama so spontan auf den Pfeil zwischen Shinichi und Ran gezeigt, wo noch so nur Kindheitsfreunde standen und noch nicht richtiges Paar. Und dann hat er so gesagt, das hier muss abgedatet werden. Und da haben die Fans so ein bisschen gelacht. Und solche kleinen Momente hat man dann eben. Und dann gibt es eben so ein großes Panel mit so ein bisschen Bühnenprogramm, wo Aoyama, da gibt es dann Quiz, eine Fanart-Veranstaltung, so ein Variety-artiges Programm, wo Aoyama dann immer solche Multiple-Choice-Fragen beantwortet irgendwie, wo es dann so mehrere Auswahlmöglichkeiten gibt. Da redet er natürlich auch mit den Leuten im Publikum. Und dann gibt es eben immer, dann gibt es eine große Fragerunde jedes Jahr, wo er halt auf der Bühne steht und die Leute können halt aufstehen, ans Mikrofon gehen und Fragen stellen. Da verrät er dann auch meistens, was im nächsten Jahr, im übernächsten Film drankommt. Also es ist ja im Januar und dann im April kommt ja der Film, aber ja, man verrät dann meistens schon, was dann im nächsten Jahr im Film so drankommen wird. Und eigentlich soll das alles, was da auf dem Event passiert, unter den Fans bleiben und nicht im Internet veröffentlicht werden. Und das machen die Japaner ja auch, halten sich ja meistens dran, aber sowas wie das Filmthema für nächstes Jahr, das findet doch irgendwie seinen Weg ins Internet immer. Und dann gibt es halt Autogramm- und Fotosessions, wo man halt so mit Aoyama an einem Tisch sitzt und dann irgendwie Autogramm kriegt und ein Foto mit ihm machen kann und sich dann auch ein kleines bisschen mit ihm unterhalten kann. Also ich meine, wenn da 400 Leute sind, kann man sich nur nicht eine halbe Stunde mit ihm da unterhalten während dem Autogramm, aber für so einen kleinen Wortwechsel reicht es bestimmt. Und da ist halt auch das Problem, ich nehme mal auch an, pandemisch gesehen, die Person, die da natürlich am meisten geschützt werden sollte und wahrscheinlich auch müsste, ist natürlich Gosho Aoyama. Denn er ist jetzt 58 Jahre alt. Er hatte, wie gesagt, zwei Zwangspausen im Manga wegen gesundheitlichen Problemen hinter sich. Nun weiß man nicht, Covid-Lungenkrankheit, was jetzt Aoyamas genaue gesundheitliche Probleme sind. Aber ich sag mal so, das Risiko für ihn ist dann wahrscheinlich einfach zu groß und das wird dann wahrscheinlich auch sein Verlag sagen. Und das ist natürlich traurig für die Fans und so, aber lieber das Fantreffen absagen, als dass Gosho Aoyama dann im schlimmsten Fall da auf dem Fantreffen mit Fans interagiert und sich dann bei irgendjemandem mit Covid-19 ansteckt. Das will natürlich auch niemand. Und ja, besser, also. Ja, Vorsicht, die Pandemie ist auch noch immer nicht vorbei, auch wenn das manche Leute anders sehen und so weiter. Deswegen auch weiterhin stay safe und auch an Gosho Aoyama bitte ganz, ganz sicher bleiben und nicht krank werden. Dankeschön. Eine andere News, die es noch zu der Conan Town gibt, ist der Conan Train, den Wiebke ja auch schon angesprochen hat. Es gibt verschiedene Züge da, einmal einen in Blau und einmal einen in Pink oder Pinkfarben, was halt so Regionalzüge sind, wo halt Motive von Detektiv Conan, Farbmotive draußen aufgedruckt sind, in Designs, die da eben hinfahren, nach der Hokui in die Conan Town an der Conan Train Station mit dem Conan Train. Und jetzt soll es wohl so sein, dass einer der beiden Züge, der pinkfarbenen Züge, soll einen neues Design bekommen. Am 9. September findet die letzte Fahrt statt und am 18. September wird der Zug sein mit dem neuen Design den Betrieb aufnehmen. Was das neue Design sein wird, das haben wir noch nicht erfahren. Das wird jetzt irgendwann im September bekannt gegeben. Natürlich spätestens, wenn er am 18. Dezember losfährt, wird man wahrscheinlich irgendwie mitbekommen, was denn jetzt auf diesem neuen Zug drauf ist. Und da werden wir dann bestimmt im nächsten Concast auch nochmal drüber reden, was da jetzt neu drauf ist. Würde ich auch gerne mal mitfahren, aber naja. Dann eben im neuen Design irgendwann später mal. Meinst du, dass das Thematische so anders sein wird? Also, so wie du gesagt hast, das war jetzt bisher, der rote Zug hatte so eine romantische Szene. Meinst du, das ist komplett anders, dass das was ganz anderes wird? Sowas wie Detective Boys oder sowas in der Richtung vom Thema her? Oder meinst du, dass das dasselbe Thema bleiben wird, aber einfach nur nochmal ein neues Design? Ganz schwer zu sagen. Vielleicht machen sie es ein bisschen actionreicher so mit Amuro und Akai und sowas. Die sind ja jetzt so gar nicht vertreten aktuell und sind ja in den letzten Jahren sehr populär geworden. Vielleicht, dass man so in die Richtung geht oder man aktualisiert halt das Romance-Motiv. Fände ich beides spannend. Vielleicht auch irgendwas in Anlehnung an Band 100, hätte ich jetzt noch gesagt, dass das vielleicht noch irgendwie eine Rolle spielt, dass man da irgendwas noch mit reinnimmt. Ja, das kann gut angehen. Einfach so, das Motiv ist einfach ein riesiges Werbeplakat, so den ganzen Zug entlang, so mit dem Release-Datum fett dran irgendwie. Kauf das in diesen lokalen Geschäften. Und dann ändern sie es wieder, wenn das nächste Werbeding kommt. Ne? Das ist auch gar nicht teuer oder sowas, dann immer wieder das Design zu ändern, nur damit es aktuelle Werbung haben kann. Zuglackierung, ach, Pillepalle. Die machen das wie in diesem einen Füllerfall mit dem Lastwagen, dieser riesen Druckerei, da kleben das drüber und dann ziehen sie es ab und machen das neu, nächste. Oder sie macht es mit Thermofarbe. Oh ja, mit Thermofarbe. In dieser spoilerfreien Zone gehen wir mal ganz kurz weg von Japan und richten unseren Blick auf China. Dort gibt es nämlich seit neuestem ein Smartphone von einem chinesischen Hersteller. Oppo Electronics heißt die Firma. Kenne ich nicht, aber ist wohl eher so in China aktiv. Und das erscheint in einer speziellen Detective Conan Edition mit Detective Conan Motiv und speziellen Detective Conan Sounds und App-Symbolen. Das ist das Oppo Reno 6 Pro X, Pro Plus, was man dann eben in Japan erstehen kann. Da ist auch, es gibt auch so ein kleines Werbevideo dafür. Ist halt so ein, ja, ein Smartphone halt. Ich kenne die Firma noch nicht, deswegen ist es halt schwer zu sagen. Das kostet jedenfalls 4.499 Yuan, wie auch immer man das auf Chinesisch ausspricht, die chinesische Währung. Umgerechnet sind das wohl etwa 586 Euro. Also günstig für ein Smartphone, was nicht Apple ist. Etwas teurer, wenn man bei Drittanbietern sich umschaut. Und wie das jetzt ist für Fans außerhalb von China, ist natürlich auch so ein bisschen die Frage. Naja, jedenfalls, wenn man es gibt immer nur eine Wahrheit sagt, dann wechselt auch die Farbe, wo wir es gerade angesprochen haben, wechselt wohl die Farbe, äußere Farbe von Silber auf Pink, so optisch. Ganz nettes Gimmick. Ja, das, wenn ihr in China seid und euch ein neues Smartphone holen wollt, dann vielleicht doch dieses. Warum gibt es das eigentlich nur in China und es gibt keine Option, das in, also, oder es gibt keine Umsetzung in Japan? Ist da, das ist irgendwie skurril. Auch wenn ich es irgendwie verstehen kann, weil vielleicht da der Markt einfach größer ist, aber dass es im Ursprungsland des Mangas nicht auch so etwas gibt, finde ich irgendwie erstaunlich. Keine Antwort liefern. Ne? Im Endeffekt, Ja. das wird auch nichts Technisches sein. Ich glaube, das hat einfach nur Lizenzgründe und dass man gesagt hat, hey, mir macht das vielleicht in dem Markt Sinn und in einem anderen Markt nicht. Ich weiß nicht. Ja, das könnte ich mir halt auch irgendwie vorstellen. Ich fand das irgendwie so, irgendwie fand ich das skurril, aber schlimm ist es ja nicht. Ich würde mir sowas, glaube ich, nicht holen. Einfach, es gibt ja, glaube ich, Fans, die sich sowas auch dann importieren würden, einfach um es zu haben, weil es passt zu der Sammlung. Aber ich glaube, so extrem wäre ich tatsächlich nicht, auch weil ich es selber ja gar nicht nutzen kann. Ich meine, ganz ehrlich, die Sprachbedienung auf Chinesisch, also ehe ich da diesen Befehl richtig ausgesprochen habe, vergehen wahrscheinlich Jahre. Ja, und wer weiß, will man sich die Spionagesoftware überhaupt ins Haus holen? Böse Zunge. Vielleicht auch der Grund, warum es nur in China kommt. Nein, keine Ahnung. Ja, sitzt da so ein Subaru Oki im dunklen Keller und hört dich dann ab. Ja, nee, ich weiß nicht. Also, ich finde, es sieht ganz cool aus, aber das wäre jetzt auch tatsächlich so ein Gimmick. Also, da muss man ja, um so viel Geld auszugeben, ist klar, wenn man gerade irgendwie ein Smartphone braucht und man ist großer Fan, dann okay. Aber ich würde jetzt nicht irgendwie sagen, was, das ist rausgegangen. Selbst wenn ich jetzt in China wohnen würde oder so, dann würde ich nicht sagen, was. Und jetzt dieses Smartphone für, weiß ich nicht, wie viel war das umgerechnet? 500 Euro oder was? 586. Ja, das ist ja schon sehr teuer für ein Smartphone, finde ich persönlich. Ja, würde ich mir auch da nicht holen. Also, selbst wenn das jetzt in Deutschland rauskommen würde und für den Preis und so, würde ich es mir auch nicht holen. Also, keine Ahnung. Das ist nicht mein Produkt, aber gut, wenn es in China verkauft wird und es die Leute dort glücklich macht, dann bitte. Ja, und dann kommt Apple irgendwie mit dem iPhone 12 in der Detective Conan Variante, das kostet 1.500 Euro, und dann sagst du, bin ich sofort dabei, Aber auf plötzlich. jeden Fall, ja. Nein, Er übernachtet vor dem Store. ja, nee, da bin ich doch kein Apple-Jünger für tatsächlich. Generell, meine Smartphones sind sehr günstig. Ja, ich würde es mir auch aus dem Grund auch nicht holen, weil man ja ein Smartphone in der Tasche hat oder sowas und ich hätte Angst, dass das Motiv zerkratzt. Und jetzt kannst du sagen, gut, mach doch eine Hülle drum. Ja, aber dann siehst du ja das Motiv nicht mehr, weil ich glaube, die wenigsten Hüllen sind wirklich Fensterglas durchsichtig. Also da würde ich mir eher ein normales Smartphone holen und eher in so eine Conan-Schutzhülle investieren. Ist vermutlich auch ein bisschen günstiger. Das denke ich mal. Ja, ohne große Ahnung zu haben, aber ich glaube, ja. Wir werfen unseren Blick auf Crunchyroll außerhalb von Deutschland, Crunchyroll International. Da ist es jetzt nämlich so, dass die ersten 123 Folgen, die da veröffentlicht wurden, jetzt auf Crunchyroll ein Update bekommen haben und jetzt in besserer Bildqualität gestreamt werden können. Dieser Backlog, den es da gibt, vor allem im englischsprachigen Bereich, und wo auch Openings und Endings dabei sind, die vorher wegen Lizenzproblemen nicht dabei waren. Also es ist eine andere Version als die Funimation damals gemacht hat, optisch her. Und dieses remasterte Material ist wohl auch bei dem internationalen Ding mit Netflix zur Verfügung, was es hier in Deutschland auch nicht gibt. Und jetzt brennen natürlich deutschen Fans, die, also cool, dass die anderen Länder das haben. Jetzt brennen natürlich den deutschen Fans unter den Nägeln, ist mir egal, was die anderen Fans machen, aber was mit mir? Wann kriege ich das hier in Deutschland? Und das ist natürlich eine Frage, die bisher noch nicht geklärt ist, sonst hätten wir es im Anime-Deutschland-Bereich gehabt. Und da fällt es mir auch ganz schwer einzuschätzen, wie da die Chancen stehen, dass wir dieses hochskalierte, bessere Bildqualität-Material, wie und ob das auch zu uns nach Deutschland kommt. Ich sehe schon, wenn es nach Deutschland kommt, wird es komplett neu synchronisiert. Und anstatt neue Folgen zu synchronisieren, synchronisiert man dann das Remastered-Material. Nee, ich weiß nicht. Ich kann es ehrlich gesagt auch nur ganz schlecht einschätzen. Weiß nicht, ob ich das. Ja, also, puh. Sehr, wirklich sehr schwierig zu sagen. Und vor allen Dingen, wenn man auch irgendwie sagen muss, okay, also wenn es einfach nur so kommt, nice to have, ja. Vor allem, wenn auch vielleicht die japanischen Untertitel dabei wären oder sowas, das wäre halt irgendwie schon ganz cool. Aber ja, keine Ahnung. Ganz schwer zu sagen, ob es kommt. Ich glaube nicht dran. Ich kann das auch gar nicht einschätzen. Also, ich finde die News halt cool. Ich finde es super, dass das möglich ist überhaupt. Hätte ich irgendwie gar nicht so gedacht, dass es mit höherer Bildqualität und sowas, dass das überhaupt geht. Aber ob das jetzt bei uns irgendwie zu uns kommt, keine Ahnung. Ein User hatte auf connews.org auch gefragt zu diesem Thema mit der besseren Bildqualität bzw. HD-Remaster. Ist die Verzögerung bei der deutschen Synchro von Kase ein Warten auf die neuen HD-Master? Ja, glaube ich persönlich nicht. Ich glaube, das ist für ProSieben Max und Kase, wobei ja vor allem ProSieben Max dafür verantwortlich ist. Ich glaube jetzt nicht, dass das jetzt der Grund ist, warum wir bisher noch keine Staffel 6 haben. Hätte ich gesagt. Glaube ich auch nicht. Halte ich auch eher für ausgeschlossen. Also wenn sie sowas machen würden, um es zu strecken, dann hätten sie sich eher Zeit mit dem Veröffentlichung von, also von Inhalten Zeit gelassen, glaube ich. Dann hätte man das irgendwie schon früher gestreckt, anstatt jetzt irgendwelche Sachen dazu zu erfinden. Weiß ich nicht. Glaube ich auch nicht dran. Und tatsächlich, die spoilerfreie Zone hat noch eine News parat. Es will einfach fast nicht enden. Denn es gibt ein neues Ending für Detektiv Conan, nämlich Ending 64. Das war diesmal sehr kurzfristig bekannt gegeben. Ich hatte nur irgendwie gelesen, auf Twitter hat sich die Airi Miyakawa, die das vorherige Ending gemacht hat, bedankt, als es halt lief in der Folge, wo es jetzt lief und gesagt, hey, danke schön, wir liefen jetzt ganz lange, das ist toll. Wir sind froh, ich bin irgendwie glücklich, dass das irgendwie für Episode 1000 das Ending sein durfte und ab nächste Woche gibt es noch was Neues. Und das war dann so erstmal, ach, nächste Woche gibt es ein neues Ending. Interessant, normalerweise wird das immer so ein bisschen, gibt es so ein bisschen Vorlauf. Aber diesmal nicht so. Und wir haben das Ending dann tatsächlich auch den Namen und zuerst erfahren, als es in Japan lief. Nämlich es heißt Veronica, also Veronica oder Veronica, wie man das auch immer aussprechen will. Und stammt von Mai Kuraki. Ist gestartet mit der Episode 1016 am 28. August 2021. Wir haben es hier alle uns angesehen und angehört. Und ich muss sagen, ich fand's, das Video war okay. So schön da die Blumen, weil das sind die Veronikas. Und die ganzen Liebespaare, wenig Animation mal wieder, viele Standbilder. Das Video war so okay für so ein Ending. Und den Song fand ich gut. Es war jetzt vielleicht nicht der einzigartigste Mai Kuraki-Song, auch wenn man am Anfang so dieses bisschen orientalisch klingende, wirkende, melodische am Anfang so hat vom Refrain. Aber trotzdem ein guter Maikoraki-Song, habe ich mir gerne angehört. Ja, da würde ich auch zustimmen. Also der Song gefällt mir sehr gut. Also ich mag ja Maikoraki im Allgemeinen sehr und dieser Song wird, denke ich mal, auch dann mit dazu zählen. Den werden wir jetzt einige Zeit dann zu hören bekommen und ich denke, da werde ich ihn dann auch wieder kennen und lieben lernen. Und ja, die Animationen jetzt an sich sind mir tatsächlich nicht so im Gedächtnis geblieben. Und ja, deswegen kann ich da nicht so viel zu sagen. Es war ganz nett und das Blumenmotiv an sich war schön gewählt. Da kann man schöne, ja, Landschaften mitmachen, wenn man es so betiteln will, oder Wiesen oder so. Die Blumen sehen jedenfalls teilweise sehr schön aus. Und ja, ansonsten die einzelnen Szenen waren jetzt bekannt halt. Das waren, wie Lasse sagte, immer so Paare und die kennt man aus der Serie, aber war jetzt nicht groß, dass da irgendwas hervorgestochen ist. Also von daher, wenn ich es unterteilen müsste, würde ich sagen, Lied ist bei mir besser als Animation. Ein kleines Detail, was ganz schön ist, ist, dass, wie auf Twitter geschrieben wurde, alle Keyframes dieses Endings gezeichnet wurden von weiblichen Mitarbeitern bei TMS. Also alle Schlüsselszenen, alle Schlüsselframes dieses Endings wurden von weiblichen Animatoren erstellt, was wohl relativ selten passiert in der Industrie, wie da jemand von TMS auf Twitter geschrieben hat. Ja, also hinter diesem Ending steckt vor allem Frauenpower. Verdammt, da muss ich mein Statement ja schon fast wieder ein bisschen revidieren. Also die Idee finde ich auf jeden Fall gut. Die macht das Ending gleich irgendwie, also das Ending an und für sich mit den grafischen Sachen nicht besser, aber irgendwie macht es das trotzdem sehenswerter. Also den Song fand ich super und auch so wie Olli würde ich zur Schlussfolgerung kommen, dass der Song besser ist als das Grafische, was dem Ending zugrunde liegt, weil mich irgendwie, also ich beim ersten Mal gucken, ist es so, wie es Olli schon gesagt hat, ich hatte das erste Mal gesehen und danach blieb mir noch so ein bisschen der Song, da hatte ich mir gemerkt, okay, den fand ich gut. Und aber irgendwie konnte ich mich an den Rest, da war irgendwie nur so, okay, da waren Blumen und das war's. Und der Rest war irgendwie so unter nicht aussagekräftig abgespeichert. Und dann hab ich's halt nochmal geguckt und klar, es ist halt ganz schön, manche Schlüsselszenen so zu sehen. Und manche sind auch gut in Szenen gesetzt, aber ich fand irgendwie diese eine Szene mit Rumi da, die hat irgendwie, fand ich persönlich, gar nicht so da reingepasst in diese Konstellation, wenn es vorher so, es waren zwar irgendwie so Paare und auch irgendwie in brenzlichen Situationen. Also das war ja so irgendwie so das grundlegende Motiv darüber, aber irgendwie fand ich, hat dieses Rumi-Motiv dann da gar nicht reingepasst. Das fand ich irgendwie so ein bisschen schade und auch irgendwie irritierend. Ich weiß nicht, vielleicht habe ich da auch irgendwie einfach was nicht verstanden. Und manche Motive wirkten dann auch in diesem, weil es war ja immer, die Blumen waren ja trotzdem noch da und dadurch war das irgendwie so überladen, fand ich immer. Also du hattest immer diese Blumen, dann hattest du dieses Standbild und gerade so bei diesem Jodi Akai-Standbild, was es da gab, da war es so, dass das farblich nicht so passte und irgendwie hat sich das dann gebissen, fand ich. Deswegen, ich fand das, um ehrlich zu sein, so grafisch nicht so ansprechend. Mit den Blumen zwischendrin, ja, das ist vielleicht ganz hübsch, aber das ist ja jetzt nicht das, worauf ich beim Con-Ending irgendwie den Wert lege, dass da Blumen gezeichnet sind, die hübsch sind. Aber deswegen, also wie gesagt, mir hat das Ending jetzt nicht so gut, wie auf gar keinen Fall so gut gefallen wie das davor. Und irgendwie, weiß ich nicht, war da so viel da, was abgelenkt hat und dann den Fokus verschoben hat, sodass man sich dann am Ende dieses Ending auch gar nicht merken konnte, fand ich. Also ich muss sagen, es ist halt ein Ending. Ja, die haben mich jetzt, muss ich ehrlicherweise sagen, hauen die mich nie so vom Hocker wie jetzt die Openings. Die würde ich tendenziell immer ein bisschen besser einordnen als die Endings. Auch generell so, dass die Endings dann natürlich dann immer ein bisschen ruhiger sind oder in der Regel ein bisschen ruhiger. Wir hatten ja auch rockigere, aber ich weiß nicht. Und es ist halt ein Maikoraki-Song, der ist halt. Da gibt es kaum. Also die sind halt einfach gut. Das muss man, finde ich, so sagen. Die macht halt. Weiß nicht, mir ist jetzt kein schlechter Song bekannt, ja. Es gibt sicherlich welche, die gefallen mir besser als andere, aber das heißt nicht, dass die anderen schlechter sind. Und hier ist es auch so, der ist halt einfach ordentlich, ja. Es klingt gut, kann man sich öfter mal anhören. Ist jetzt nicht das, wo ich sage, okay, das weiß ich nicht, es landet jetzt nicht auf meiner Playlist in Dauerschleife, aber es ist halt trotzdem, es wird trotzdem auf der Playlist landen. Also songtechnisch wirklich gut, aber und Animationen, ja, mein Gott, also ja, wir haben immer irgendwelche komischen Motive, manchmal in den Openings, da rennen die Leute immer irgendwo hin, manchmal sind sie Bäume, jetzt haben wir hier irgendwie im Ending Blumen. Ja, kann ich mich auch mit abfinden, sage ich mal, aber weiß nicht, haut mich jetzt auch nicht so vom Hocker, vom Video, was du sagtest, auch so ein paar diese Motive, die dann da, diese Standbilder, die dann quasi durchgehen und im Hintergrund sind die Blumen. Ich sehe das auch so, das ist ein bisschen überladen. Von daher, ja, ist okay, ist okay. Gut, dann kommen wir jetzt zu den Folgen des Anime in Japan. Und zwar zu den letzten beiden Folgen, die noch nicht mit Ending 64 enden, sondern noch mit dem Ending 63. Da haben wir zuerst einmal die einteilige Filler-Episode 1014, der Schriftsteller, den man Dämonenkönig nannte. Und über diese Folge erzählt uns jetzt Olli nochmal etwas. Ja, die Episode beginnt direkt, kann man sagen. Und zwar sehen wir, ja, direkt wie der besagte Schriftsteller aus dem Titel in seinem Haus umgebracht wird. Er wird von einer Tätersilhouette mit einer Schrotflinte erschossen und ja, ist dann nicht mehr unter den Lebenden. Und dann sehen wir, wie Conan und Kogoro unterwegs sind. Sie wollen eigentlich nur irgendwo was zu Mittag essen, stolpern aber dann irgendwie ganz zufällig in diesen Fall rein, wo Kommissar Megure schon die Ermittlungen aufgenommen hat mit seinem Team. Und ja, sie sind dann halt in dem besagten Haus von dem Schriftsteller drinne, sehen dann eben den Tatort, wie er auf seinem Sofa liegt. Die Schrotflinte ist ebenfalls am Tatort. Sprich, eigentlich ist das Ganze irgendwie relativ klar, doch dann sieht sich Conan da noch so ein bisschen um und ja, stellt dann irgendwie fest, als er am Fenster da was macht, dass da irgendwie ganz merkwürdige Blutspritzer sind, dann die da eigentlich irgendwie nicht hinkommen sollten. Und ja, dann werden erstmal noch das nähere Umfeld wird befragt, so die Nachbarn und die Gebäude werden untersucht. Und hinter dem Haus des Schriftstellers ist halt so ein ja baufälliges Gebäude, das wird jedenfalls nicht mehr genutzt, also da können sie niemanden befragen, aber so die Nachbarn werden halt befragt, ob da irgendwelche Leute diesen Schuss gehört haben können, aber da sagen die meisten halt, nee, haben nichts gehört, weil da auch eine Baustelle irgendwo in der Gegend ist und so eine Baustelle macht immer viel Lärm und da gehen Geräusche halt gerne mal unter. Ja, dann haben wir noch die, ja, vier Schüler oder Assistenten, sage ich mal, des Romanschriftstellers, die ja sozusagen als Zeugen herhalten könnten. Davon haben zwei eben ihren Chef, sage ich mal, gefunden und die anderen waren halt nicht vor Ort und dann werden die halt entsprechend befragt, ob die was gesehen haben, was deren Alibi war und weil die eben alle selber Schriftsteller sind, sagen drei von den vieren, wir waren alleine auf unserem Zimmer und haben an unser Buch geschrieben und haben halt folglich deshalb kein Alibi. Lediglich einer der Schüler hat ein Alibi, der wurde irgendwo gesehen. Und ja, dann entwickelt sich die Ermittlung sozusagen weiter. Dann wird irgendwie noch ganz beiläufig erwähnt, dass man den Zahnarzttermin des Toten absagen kann, weil er kann ja nicht mehr hingehen und dann übernimmt das einer von denen und ruft da halt an und dann wird dann noch so ein bisschen drüber gesprochen, wie es denn dem Chef so ging, auch wegen Zahnproblemen und dies und das und ja, wird der Fall eigentlich relativ schnell sozusagen irgendwie abgehakt und dann kommt aber Conan und Kokoro, die gehen dann nochmal zurück, erkundigen nochmal so ein bisschen genauer die Gegend und ja, Conan fällt dann noch so das ein oder andere Detail auf, gerade auch als er sich dieses Gebäude gegenüber ansieht, was ja eigentlich leer ist. Und ja, da entdeckt er dann sozusagen die noch fehlenden Hinweise, die ihm fehlen, um den Fall aufzuklären. Und das passiert dann am Ende noch, aber was dann im Detail passiert, verrate ich an dieser Stelle nicht. Und ich würde sagen, wir gehen in unsere kleine Diskussionsrunde, um herauszufinden, ob es diese Filler-Episode überhaupt wert ist, dass man sie sich anguckt, oder ob sie ein Anwärter auf den Titel schlechtester Filler des Jahres haben könnte oder bester Filler des Jahres. Was haltet ihr davon? Also, ich muss ja sagen, ich war tatsächlich ein Stück weit positiv überrascht von dem Filler. Um nicht zu sagen, für einen Einteiler-Filler war der sogar ganz gut. Also, er hatte natürlich so ein bisschen seine Schwächen, so das mit diesem Zahnarzt, was du angesprochen hattest, das irgendwie zu durchschauen, dass das nicht so passiert ist oder dass das jetzt irgendwie zur Tatauflösung beitragen konnte, das war mir jetzt irgendwie nicht so ganz klar oder das konnte ich mir nicht so ganz herleiten. Generell ist es so, da mangeln aber, das ist immer bei allen Fillern, ist, dass man da die Auflösung generell nicht nachvollziehen kann. Also, dass man nicht sagen kann, okay, wer ist denn der Täter, und kommt man da irgendwie selbst drauf mit den Hinweisen, die man schon hat. Denn irgendwie wird dann immer der eine Hinweis noch präsentiert, den man gar nicht vorher hatte, während der Auflösung, und dann, okay, ja, dann, okay, ist klar, wer der Täter ist. Und das war hier auch so. Aber ich muss sagen, insgesamt, ich fand es gut, dass es hier überhaupt mal wieder so einen Trick gab, wie man den Mord begangen hatte, und das hat auch hier ganz gut ins Setting gepasst. Das sind ja alles irgendwie auch Krimi-Autoren gewesen, und dass sie dann auch so ein bisschen mitgerätselt haben über den, ja, wer könnte es jetzt von uns gewesen sein und wie hätte der Täter das gemacht so am Anfang, und dass da auch wirklich ein Trick dahinter gesteckt hat, eine Konstruktion, das hat mich eigentlich dann doch überrascht, habe ich nicht mit gerechnet, muss ich irgendwie ehrlicherweise sagen. Ja, und fand das dann entsprechend auch ganz gut umgesetzt. Also hat mir eigentlich gut gefallen vom Filler her. Ja, mir persönlich also geht es da eher anders. Also ich fand die Episode jetzt nicht so berauschend, dass ich da irgendwie groß was draus mitnehmen konnte. Außer vielleicht der Tatsache, dass ich mir unsicher bin, ob das in der Realität so funktioniert, wie denn die Tat mit Hilfe der Sonne, sage ich mal, um ohne groß was zu sagen, ablaufen soll. Ja, ansonsten fand ich es, was du auch gesagt hast, das mit dem Zahnarzt, als die dann auf einmal sagte, ja, wir müssen jetzt diesen Zahnarzttermin absagen, dachte ich so, hä, das passt irgendwie so überhaupt nicht ins Bild, dachte ich so, weißt du, da ist gerade ihr Chef gestorben und sie denkt so an banale Dinge wie, oh ja, den Termin kann er nicht mehr machen, wir sagen den mal ab. Also irgendwie, das fand ich eher so, hä, warum denkt man denn jetzt an diese Belanglosigkeit und klärt das dann? Und ja, wie es dann im Endeffekt abgelaufen ist. Und ich meine, ich konnte es mir denken, was das Alibi sozusagen betrifft, was dann ja auch dazu führte und eben auch so mit diesem Zahnarzttermin zu tun hatte. Konnte ich mir denken, aber letztendlich eine Bestätigung haben wir wieder nicht gesehen. Also man musste entweder drauf kommen oder halt nicht, weil was da Tatsache war, erzählt Conan ja dann wirklich erst in der Fallaufklärung, als der Mann dann oder die Frau entsprechend überführt wird, weil er dann sagt, ja, ich habe das und das gemacht und die haben das bestätigt. Und da kriegt man dann im letzten Endes erst gesagt, ja, okay, jetzt hat er keine Chance mehr. Aber so dieses aktive Ermitteln, sage ich mal, mit, aha, Conan hat gesehen, die Uhr steht auf 10.30 Uhr und das ist der entscheidende Hinweis, sowas hatten wir halt nicht. Und ja, deswegen fand ich das halt, ja, im Großen und Ganzen hat mich das nicht so vom Hocker gehauen, die Episode. Und ja, weiß nicht, hat mir persönlich nicht so gefallen. Man kann sie jetzt, wenn du sagst, sie war ganz gut und ich da so mit einfließen lasse, würde ich sagen, dann vergebe ich 3 von 5. Was war die Tatwaffe? Schrotgewehren. Ja. Und dann kann man sich das, was ich immer sage, hier kommt jetzt der Standardsatz, bitte einfügen. Schaut es euch dann am besten selber an und macht euch ein Bild und sagt dann, wie ihr es fandet. Ich muss sagen, aber so das, dann gehe ich auch mit und sage auch 3 von 5, aber für mich ist es eine gute 3 von 5 und keine eher schlechtere, weil schlechtere, das hören wir gleich noch, aber um jetzt nicht zu viel vorwegzunehmen. Aber ja, nee, ich muss sagen, vielleicht hat mich das einfach nur begeistert, dass diese dass sie wirklich eine Konstruktion hatten, mit der der Mord begangen wurde und so. Das hat mich dann vielleicht irgendwie ein bisschen abgeholt und dass es nicht irgendwie nur so ein Alibi-Trick war oder sowas, sondern dass wirklich da mit einer Mordkonstruktion gearbeitet worden ist. Ja, das hat mich vielleicht dann einfach irgendwie den ausschlaggebenden Punkt gegeben, dass ich sagen würde, ja, die war tatsächlich ganz okay oder ganz gut. Und was ich gerne noch anmerken möchte, der eigentliche Titel, nämlich der Schriftsteller, warum man ihn Dämonenkönig nennt, hat eigentlich so wirklich kaum was damit zu tun an sich. Also es hat einen Bezug, aber im Endeffekt, ja, war das Ganze dann irgendwie doch sehr seltsam auch vom Motiv her wieder, fand ich. Ja gut, also das darf man dann nicht hinterfragen. Ich glaube, da fehlt einfach dann die Zeit, irgendwie so einen Filler-Charakter zu entwickeln, um denen ein ordentliches Motiv zu geben. Also entweder gibst du ihm halt vorher schon ein Motiv, dann weiß jeder, wer der Täter ist, oder du gibst ihm halt danach irgendwie eine Story, aber dann braucht ja dann keiner mehr, so wenn der Täter schon überführt ist. Also ja. Aber ich gebe dir recht, so auch was du sagst, so mit den Namensgebungen und so. Ja, puh, also hat jetzt nicht so viel mit der Folge selbst irgendwie zu tun gehabt, aber naja. Ja, aber das hat man ja in Füllern öfter mal, also dass ich mir die Frage stelle, er hat diese Person jetzt aus diesem Grund umgebracht. Also teilweise sind die ja so lächerlich, was da. Ich meine, wir hatten eine Folge mal, der hat ihn umgebracht, weil deren Baumzweige in deren Garten rüberhingen oder irgendwie sowas war das. Deswegen bringe ich doch keinen Typ Ach, um. sag das nicht. Nachbarschaftsstreitigkeiten sind mit die meisten, die am Gericht verhandelt werden. Und irgendwann, ja, keine Ahnung. Also, ich weiß nicht, ich fand es auch lächerlich, auch die Begründung. Ich war doch der Älteste, ich musste es doch tun. Und so, das fand ich auch irgendwie, ja, weiß ich nicht. Zu lasch als Motiv auch insgesamt. Da gebe ich dir schon recht, aber trotzdem, ich bleib dabei. Gute 3 von 5 von meiner Seite. Kommen wir zu der Filler-Episode 1015, ebenfalls ein einteiliger Filler mit dem Titel Observation, ein bisschen generisch, und über den Inhalt erzählt uns jetzt Johannes etwas. Ja, und zwar hält der Titel in diesem Fall, was er verspricht, nämlich eine Observation, die findet tatsächlich statt, aber der Reihe nach. Zuerst haben wir die Detective Boys, die Chiba beim Einkaufen beobachten und das finden sie irgendwie merkwürdig, also wir sind schon mitten im Geschehen quasi, finden sie merkwürdig, warum er so viel Zeug kauft und dann folgen sie ihm und dann stellen sie fest, ja, vielleicht besucht er hier nur irgendwie einen Freund oder so in dem Haus. Und dann sagt Connor, nee, nee, da stimmt irgendwas nicht. Er hat viel zu viel gekauft und hier das Haus, das ist noch gar nicht in Benutzung. Sind sie ihm hinterhergelaufen und was ist natürlich, der Titel verrät, er war auf dem Weg zu einer Observation. Takagi befindet sich schon in der Wohnung, die Detective Boys stürmen rein. Ja, sagen, oh, ja, sie haben so viel Essen eingekauft, wir haben gleich vermutet, sie sind dienstlich unterwegs und auf dem Weg irgendwie, in so einem, wie sagt man das, Safe House oder sowas, wo sie eine Observation durchführen und so ist es dann doch tatsächlich. Die Kinder können jetzt nicht weggeschickt werden unter einem Vorwand. Professor Agasa holt uns erst später ab, so nach dem Motto, und lassen sich dann mal kurzerhand den Fall erklären. Takagi macht das auch bereitwillig und es ist folgendermaßen oder folgendes passiert. Ja, es ist ein Juwelenraub geschehen. Und diese Juwelen sind lange Zeit nicht aufgetaucht oder längere Zeit nicht aufgetaucht. Und dann ist tatsächlich bei diesem Juwelenräuber ist ein Einbrecher eingebrochen und hat dort einige Juwelen mitgenommen, hat nicht alle gefunden, aber ein paar. Und dieser Verbrecher ist dann allerdings von der Polizei geschnappt worden. Und der konnte sich aber dummerweise nicht daran erinnern, wo er denn oder in welcher Wohnung genau er denn die Juwelen geklaut hat. Er kann das nur auf dem Haus eingrenzen und auf ein Stockwerk. Und die anderen Nachbarn haben sowohl alle ein Alibi auf dem Stockwerk, außer halt 3 Personen. Und diese werden gerade observiert vom gegenüberliegenden Haus von Takagi und Chiba. Ja, es handelt sich auf, wir haben da 3 Wohnungen, einmal eine Schriftsteller, eine Yoga-Lehrerin und ein, weiß nicht, Vogelfreund nenne ich jetzt mal, ein Geschäftsmann, der da auch Vögel hat. Und ja, es stellt sich natürlich die Frage, wer von den dreien hat denn ja die Juwelen gestohlen und wo hat er sie natürlich versteckt? Sind die noch in der Wohnung? Hat er die schon verkauft oder nicht? Und da müssen sie sich ein bisschen Gedanken machen und sie spekulieren dann, naja, wer könnte es gewesen sein? und beobachten dann einfach und beschreiben, was sie beobachten und ob das verdächtig ist oder nicht. Der eine Mann, der geht nicht ans Telefon, der Schriftsteller, die Yogafrau macht so ein bisschen Yoga oder macht sich was zu essen, der Mann mit den Vögeln oder mit dem Vogel, der geht direkt auf den Balkon, guckt immer irgendwie und dann fragen sie sich, naja, was macht der denn da? Und so ganz werden sie nicht schlau draus aus dem Verhalten. Und ja, es gibt so ein bisschen eine Pause und die Detective Boys nehmen das alles dann quasi selbst in die Hand, indem sie ihre Spielsachen oben auf die Balkone werfen. Und dann geht einer der Reihe nach in die jeweilige Wohnung. Zuerst geht er bei dem Schriftsteller und dann stellt sich dann auch heraus, okay, der Mann ist Schriftsteller und er ging nicht ans Telefon, weil er irgendwie einen Abgabetermin nicht einhalten konnte und so weiter. Und der hat auch nicht die Juwelen. Das wird dann irgendwie schnell deutlich. Und Mitsuhiko geht auch noch in eine Wohnung und stellt sich halt dann raus, der Mann, der immer auf den Balkon geht, der vermisst seinen Vogel und geht deswegen drauf. Und das ist da, ja. Und entsprechend, jetzt habe ich schon ein bisschen anklingen lassen, wer bleibt denn da noch übrig? Ja, die Yogafrau hat nicht ihre innere Mitte gefunden, hat vielleicht eher die Edelsteine, ja, gefunden, entwendet und ist entsprechend so ein bisschen die Täterin. Da ist noch jemand anders dann in der Wohnung, ihr Freund, und sie versuchen entsprechend dann irgendwie da die Edelsteine loszuwerden und so. Ayumi gerät dann da rein. Erstmal sieht so aus, als wäre sie nicht die Täterin, aber dann stolpert sie über die Yogamatte, wo dann die Edelsteine drin sind. Und es kommt zum großen Showdown. Conan kann nochmal seinen Fußball einsetzen und ja, der Fall wird so abgeschlossen. Und ich muss sagen, ich fand die Folge, ja, die hatte mal was anderes, weil sie nicht eben diesen Mordfall hatte und wir hatten irgendwie dieses Observationsding, oh mein Gott, was irgendwie doch ein bisschen ungewöhnlich ist. Wobei wir hatten dieses ähnliche Motiv in einem anderen Filler schon mal, wo wir auf der anderen Uferseite gewesen sind und dann dort auf diesem Spielplatz oder was es war, auf der anderen Uferseite da dieses Treiben beobachtet haben, wo, glaube ich, eine Geldübergabe stattfinden sollte. Da habe ich mich so ein bisschen dran erinnert gefühlt und muss sagen, so ja, jetzt kommt dieses Motiv oder dieses, ja, also nicht Motiv im Tätersinne, sondern einfach dieses Filmmotiv kommt jetzt, hier wird hier nochmal aufgegriffen, nochmal dieses Observationsding und die können nicht eingreifen, als dann Ayumi in Gefahr ist, weil sie im anderen Gebäude sind und auf der anderen Seite und es geht gar nicht, ja. Also ich muss sagen, ich fand den nicht so gut wie den anderen, den wir heute besprochen haben, den anderen Fall. Fand den eher ein bisschen schlechter und muss sagen, das hatte jetzt nicht so, ha, die großen Wow-Momente und es wirkte ein bisschen konstruiert, wie dann so die Aufklärung kam und es war jetzt auch irgendwie nicht so, nicht so, also es war ziemlich deutlich, fand ich, wer der Täter war von Anfang an. Das war jetzt nicht große Überraschung und dass der Mann Autor war und nicht ans Telefon gehen konnte, also das konnte man sich denken und spätestens als dann der Mann, der Verleger, irgendwie an die Tür geklopft hatte und so und ja, fand es auch irgendwie nicht cool, dass die Detective Boys so Conan gar nicht eingeweiht haben und sich da irgendwie große Gefahr gebracht haben und da irgendwelche Spielzeuge auf die Balkone geworfen haben und vorwarnt, in fremde Wohnungen da reinzugehen, ohne halt das irgendwie mit Conan abzusprechen und das irgendwie auf eigene Faust machen wollen. Also das fand ich insgesamt nicht so gut, hat mir nicht gut gefallen. 2 von 5 verschwundene Vögel würde ich dafür vergeben. Ja, da kann ich mich direkt anschließen. Also ich vergebe auch 2 von 5 Ayumi-Stofftieren, weil das war ein Punkt, das ich gut fand. Ich glaube, dieser Stoffseehund, den sie hatte, der ist, glaube ich, der, den sie mal in diesem einen Kaufhaus-Special Diesem da Eitel. verkauft haben mit den Ja, Idols genau, ja. da. Ich meine, der Das ist da. müsste er Das fand sein, ich ja. schön. Das fand ich gut, aber ansonsten fand ich das Ganze eigentlich relativ schwach und komisch und vorhersehbar. Also alleine schon dann am Anfang dachte ich noch so, gut, ich meine, das kann man so sehen, dann wäre die Folge vielleicht schnell vorbei gewesen, aber am Anfang, als sie da ankommen zu der Observation, sagen ja Takagi und Chiba, ja, wir müssen arbeiten, ihr könnt nicht hier sein, wo ich dachte, hey, jetzt machen Sie das mal konsequent und schicken die weg. Machen Sie nicht. Okay. Das ist so ein Punkt, da kann man sagen, okay, aber dann wäre die Folge vorbei. Ja gut, dann wäre sie vorbei. Aber ansonsten auch so, ja, die Sache an sich, also das Grundgerüst ist interessant, dass da so ein Räuber jemand überfällt und dann kommt raus, ja, das war noch ein Krimineller, Das war sehr interessant, also diese Konstellation. Aber ansonsten, ja, fand ich das eher, wie gesagt, vorhersehbar. Also, dass der Mann nicht ans Telefon geht, kann man sich, warum geht ein Mann nicht ans Telefon? Konnte ich mir denken, dass der Autor ist und vielleicht deshalb nicht ans Telefon geht oder dass da irgendeine Person dran ist, vielleicht seine Frau, mit der er Ehestreit hat oder so. Also da jemanden gleich irgendwie zu verdächtigen, hey, der ist seltsam, weil der geht nicht ans Telefon und der wirkt sehr, keine Ahnung, gestresst. Ja, aber dann ist das Gegenüber nicht gleich irgendwie ein Krimineller, der Juwelen verkaufen will. Und auch das Ding mit dem Vogeltyp, diesen Käfig, wo der Vogel drinne sein sollte, der ist ja rausgeflogen. Den hat man so oft gesehen, als sie eben da auf diese Wohnung von dem geschwenkt sind. Da kann man sich denken, ja, da sitzt eigentlich ein Vogel drin, aber der ist nicht da. Was ist mit dem wohl passiert? Ja, der wird den nicht gegessen haben. Also, da war mir klar, dass der Vogel vermutlich irgendwie weggeflogen ist oder so. Und ja, das war ein bisschen seltsam auf seinem Balkon, aber wenn man dann so denkt, ja, der hat einen Vogel, der ist wahrscheinlich entflogen, da hat er vielleicht geguckt, ob der da irgendwo rumfliegt. Und allein dann an diesem Punkt und dann, wo dann auch die Detective Boys, wir kennen die Detective Boys und die Protagonisten sollten sie auch kennen, als sie sagen, ja, wir gehen jetzt mal nach Hause. Als ob die nach Hause gehen. Und dass da keiner dann irgendwie gesagt hat, nee, ihr geht sowieso nicht nach Hause, Conan geht mal mit denen mit oder so. Also da hätten die sich schon wieder diese ganze Gefahr ersparen können. Und ja, dann eben, wenn man nach dem Ausschlussprinzip geht, dann Genta sagt, nee, der ist es nicht. Mitsuhiko sagt, nee, der ist es nicht. Ja, in dem Moment ist doch klar, okay, es ist die Yoga-Tante, weil sie bleibt das Einzige noch über von denen. Und nein, dann muss da ja noch Ayumi, aber dann gibt es auch wieder diese Sache. Sie zeigt auf diese Yogamatten und die reagieren total geschockt so. Nein, fass die bloß nicht an. Und da drüben sitzen die Ermittler, die kriegen das ja mit, dass die so komisch reagieren. Aber bei denen macht das nicht irgendwie Klick, hey, da könnte was drin versteckt sein oder so. Und dann warten sie irgendwie ab oder so. Und auch dann die Tatsache an sich, die Connens Rettungsaktion quasi, fand ich auch eher fragwürdig, weil er bringt Ayumi ja wissentlich in Gefahr, indem er das macht, was er tut. Und also klar hat er dann eben Vorkehrungen getroffen, aber ich glaube, das hätte auch schief gehen können, was da geschehen ist. Also deswegen, ja, fand ich, hatte die Episoden arge, ja, vielleicht Logiklücken und war sehr vorhersehbar. Wo ich dann halt so dachte, also da wäre ich aber drauf gekommen, da hätte ich anders reagiert und so. Und deswegen, ja, finde ich, muss man, ja, vielleicht die Episode nicht unbedingt gesehen haben. Das ist jetzt, weil ich das alles so breitgeschlagen habe. Vielleicht seht ihr das Ganze ja anders, wenn ihr die Episode seht. Aber ich fand sie sehr vorhersehbar und deswegen hat die mir nicht so gefallen. Ich frage mich, ich habe die Episode selber nicht gesehen, aber ihr hattet es vorhin ja wegen der Titel. Wenn das, was ihr so erzählt, die Episode heißt ja eigentlich Observation, aber im Endeffekt hat ja auch die ganze Lösung oder das, wie es zu der Lösung gekommen ist, auch nicht so direkt was mit Observation zu tun, sondern die sind ja reingegangen. Ich weiß nicht, irgendwie entspricht das ja dann auch nicht dem Titel. Da hätte ich mir, so wie damals bei dem Fall, den ihr eben erwähnt hattet mit dem Ufer, wo es ja dann wirklich auch darum ging, nur aus Grund von der Beobachtung Schlussfolgerung zu ziehen. Irgendwie war das ja, ich weiß, dass wir die Episode eigentlich sehr positiv bewertet hatten, wenn ich mich richtig entsinne. Die war bei vielen auch, glaube ich, Favorit an vielen Stellen. Deswegen, die hatte irgendwie was und das hätte diese Episode wahrscheinlich auch haben können, weil als ich das so gelesen habe, ich habe ein bisschen was habe ich mir durchgelesen vorher, aber so, da habe ich dann so gedacht, so, ja, könnte ja eigentlich auch mal wieder ganz nett werden, wenn es so in der Richtung von, okay, wir observieren jetzt was und ziehen daraus unsere Schlüsse. Aber im Endeffekt, das, was ihr dann, was jetzt zusammengefasst wurde, ja, weiß ich nicht, ob ich mir die noch Ja, angucke. also das Problem war halt einfach auch, dass das sich begrenzt hat halt auf die drei, sage ich mal, die drei Leute und dass das wirklich sehr schnell vorhersehbar war und anders bei diesem Uferfall, wo viele Leute da gewesen sind und wer ist jetzt derjenige, der das Geld mitnimmt, wer ist der Erpresser oder was es war, oder ein Führer, ne, wer nimmt das Geld und wer ist der Polizist und so, und dass man da so viele Leute hat, eine große Fläche, sage ich mal, und hier hat sich das ja auf diese drei Wohnungen begrenzt. Und so wie Olli das sagte, ja, da ist der Käfig leer, so, was soll mit dem Ding passiert sein? So, da kann man eins in eins zusammenzählen, und dann hat man noch gesehen, da ist Vogelfutter auf dem Balkon, Geländer. Ja, so, das kriegt man da irgendwie schon, ja, weiß nicht, das kann man sich dann doch schon irgendwie erschließen, so. Von daher war das insgesamt dann schlecht, und auch wie Olli sagte, Ayum geht dann in die Wohnung rein, obwohl eigentlich klar ist, naja, bei den beiden war es nicht. Wie groß ist dann die Wahrscheinlichkeit, dass bei jemand anders dann, der noch übrig ist, dass sie da sind, und wie wahrscheinlich ist es, dass dann keine Juwelen da sind, und auch dieser Plot-Twist, und legen sie es dann rein, und ach ja, nee, die Frau ist ja doch safe, und dann hoppala, stolper ich über das Ding, und dann, oh, sind ja doch ganz viele Juwelen. Also das war alles eher Käse, und ich weiß auch, dass wir diese Ufer-Filler-Episode besser bewertet hatten, und die hatte da auch noch was anderes, und jetzt wirkte das halt wie ein aufgewärmt, sag ich mal, weil die Ufer-Episode ist gar nicht so lange her, sonst könnte ich mich da auch nicht mehr so gut dran erinnern, aber ja, die ist nicht so lange her, und da wirkte das dann schon so ein bisschen wie aufgewärmt, nur halt nochmal in schlecht, muss ich sagen. Ja, da kann ich nur zustimmen. Also diese Ufer-Episode hatte wirklich was. Auch die, ja, Blickwinkel mit dem Fernglas, wo der Bildschirm teilweise abgedeckt war. Und das war wirklich was. Aber hier halt, das waren sehr viele komische Dinge. Was ich auch komisch fand, da denkt wahrscheinlich niemand drüber nach, vielleicht außer ich. Aber dieser Vogelmann, du hast ja gesagt, der hat auf seinem Balkongeländer Vogelfutter gelegt, um seinen Vogel anzulocken. Aber warum kommen denn da keine anderen Vögel und essen das auf? Ich habe das gar nicht hinterfragt, und das war auch klar, als die Episode rum war und dann das Ending kam, dann kam mir nochmal diese Abschlussszene, oder das war noch kurz direkt davor, ich weiß es gar nicht mehr, aber es war klar, der Vogel, der kommt auch noch wieder zurück. Das muss einfach so ein Happy End geben, so, der mit sich gesagt, ach, sie armer Mann, und ihr Vogel ist fort, das tut mir aber leid, und dann war auch ganz klar, dass der Vogel nochmal wiederkommt. Ja, das war so sicher wie das Amen in der Kirche, deswegen, ich weiß nicht, war wirklich nicht sehenswert, wie ich fand. Im nächsten News-Podcast werden wir dann sehen, ob die kommenden Episoden ein bisschen sehenswerter waren. Wir hatten jetzt schon, wenn ihr diesen Podcast am Samstag hört, dann lief jetzt schon der zweite Teil von dem Filler-Zweiteiler Der Fall des Monorail-Scharfschützen, Teil 1 und 2. Erster Teil am 28. August, dann und der zweite Teil jetzt am 4. September. Wir werden dann diesen Fall, weil wir die jetzt, das kommt jetzt nach unserem Aufnahmezeitpunkt, aber wenn ihr das hört, dann lief ja schon. Das werden wir dann wie immer zusammen als die beiden Episoden im Blog besprechen in dem nächsten News-Podcast. Weitere Sachen für kommende Episoden gibt es aktuell nicht. Keine Leaks, keine irgendwie Fernsehzeitung oder so. Weiß man aktuell nicht, was im restlichen September kommt. Das heißt, da werden wir dann im Zweifelsfall im nächsten News-Podcast drüber sprechen, entweder über die Episoden direkt, wenn sie gelaufen sind, oder erwähnen, dass sie dann in der Zukunft besprochen werden oder noch kommen. Und damit sind wir nach ganz vielen Themen mal wieder am Ende eines Concast News Podcast angelangt. Diesmal, wie gesagt, ein bisschen länger, weil wir hatten auch viele Themen, die spoilerfreie Zone. Monatelang war es eine verwaiste Wüste, und jetzt heute, da News um News stapelte sich in diesem Bereich. Aber auch einige interessante Themen, über die es sich natürlich gelohnt hat, länger zu sprechen. Ich verweise auf unsere Projektseiten an dieser Stelle, connews.org, wie hier mehrfach erwähnt. Da versorgen wir euch mit den aktuellsten News rund um DetectiveCon. Da könnt ihr auch die News kommentieren. Das sehen wir da meistens auch. Auf connwiki.org könnt ihr euch wikitypisch umfangreich über DetectiveCon informieren und auch selbst Wissen beitragen, denn das Wiki ist natürlich ein Mitmachprojekt. Auf conforum.org könnt ihr in einer forenmäßigen Atmosphäre über die Serie und alles Mögliche diskutieren. Wenn ihr eher so ein bisschen chatten wollt, dann könnt ihr dafür auf unseren Discord-Server gehen, connews.org/discord. Da findet ihr den Invite-Link. Folgt uns gerne auf Social Media, auf twitter.com/connews, facebook.com/connews, instagram.com/connews, youtube.com/connews, wo ihr jetzt vielleicht hier auch schon diesen Podcast hört. Technisch unterstützen, finanziell unterstützen geht per Amazon Reflink über unser Patreon oder indem ihr unseren Discord-Server mit einem Nitro-Abo boostet. Ich bedanke mich fürs Zuhören, sage Tschüss, bis zum nächsten Mal. Tschüss, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss alle miteinander. Ja, danke, dass ihr bis hierhin durchgehalten habt und wir hören uns beim nächsten Mal.